immer beleidigt. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, heimeligen Donnerstagabend hier bei uns im Studio. Wir haben es versprochen und wie ihr gesehen habt, auch mit dem Crafting-Ding, das Explorers Pack hält seine Versprechen. Genauso wie wir immer sonntags hier sind, sind wir ab jetzt auch einmal im Monat, wahrscheinlich donnerstags hier, um euch einen Cthulhu One-Shot oder Two-Shot oder was auch immer, wie viele Shots wir runterkriegen, zu liefern. Oh, der Shots. Wir arbeiten noch an diversen Aspekten dieses Programms. Wie ein Intro zum Beispiel. Wir werden das Ganze über die nächste Zeit noch ein bisschen feintunen, aber jetzt, wo ihr schon mal hier seid, warum nicht bleiben für dieses, für alles, was ihr jetzt schon vorbereitet habt? Geht nicht. Yay. Ja. Und für dich, die schon seit einer Stunde hier sind, sorry. Sorry, dass ich keine wirklich kohärente Zeitangabe gemacht habe für diesen One-Shot. Außerdem. Aber hey, es ist in der Woche. Was macht ihr um 18 Uhr schon zu Hause? Jetzt auch, wenn unsere Fanbase so dessen, bitte. Außerdem, für alle von euch, die Musik mögen, noch nie einen Gehörsturz hatten. Willkommen. Für alle von euch, die gehofft haben, dass es nach Nebel über London und dem zweiten One-Shot in Schottland, jetzt entweder in Irland oder in Wales, muss ich enttäuschen. Das tut es nicht. Allerdings habe ich auch da was geplant. Und wer den die britischen Inseln voll machen. Also gut. Bevor wir anfangen und uns in diesen Abend begeben, haben wir noch Announcements zu machen? Nein, tatsächlich nicht. Es gibt keine großen Neuigkeiten seit Sonntag. Ja. Nö. Also wir freuen uns, dass ihr da seid und dass ihr bleibt. Bleibt. Und uns abonniert und den ganzen Kram. Und sonst freuen wir uns, dass wir jetzt gleich den dritten Cthulhu One-Shot. One-Shot. Alle Tod-Shot machen. Classic. Bin ich mal auf Nummer sicher gegangen. Mein Charakter kann überhaupt nicht Auto fahren. Meine Augen. Das heißt, funktioniert wahrscheinlich. Also gut, dann ein letztes, zumindest kleines Announcement von mir. Für die Bleiche Schmiede wurden jetzt Folge 1 und 1,5 hochgeladen. Nächste Woche Dienstag wird es dann die erste Crafting-Folge geben, die dreht sich dann um Dungeon-Tiles, die ihr schon hier gesehen habt beim Explorer Speed, die wir oft benutzen, und so ein bisschen um die Basis von diesem ganzen Crafting-Ding. So, danke für die sehr lieben Kommentare, die es jetzt in den ersten Folgen gegeben hat. Verdient. Habe ich nochmal sehr angeheizt, mich damit noch mehr Leidenschaft dran zu setzen, und ja, ich hoffe, dass wir alle noch ein bisschen Spaß an dieser ganzen Crafting-Sache zusammen haben können. Also dann, lasst uns an einen etwas schrecklicheren Ort gehen. Wundervoll. Sehr lieben. Sieht doch etwas Schrecklicheres an. Ist ja ekelhaft. Denen ist da was rausgefallen. Habe ich nicht gemerkt. Also gut. Das ist der Moment, wo ich das Intro ansagen würde, wenn wir eins hätten. Und jetzt fange ich an. Von all den atemberaubenden Landschaften, die unsere Erde zu bieten hat, ist die Himalaya-Region eine der beeindruckendsten und vor allem gewaltigsten. Über 3000 Kilometer zieht sich das Gebirgsmassiv von Pakistan bis Myanmar und ist Heimat von 10 Bergen, deren Gipfel höher als 8000 Meter sind. Während Sir George Everest, dem Leiter der trigonometrischen Vermessung Indiens, die Ehre zuteil wurde, seinen Namen mit dem höchsten Berg der Welt zu teilen, zog das Gebirge in den Jahrhunderten nach seiner Zeit noch viele mehr an seinen Bann. Wo es in früheren Zeiten nur den hartgesottensten Männern mit bester Ausrüstung gelang, sich durch das Gebirge zu schlagen, ist es heute einem deutlich größeren Kreis von Auserwählten möglich, das Dach der Welt zu betreten. Trotzdem fordert die unbarmherzige Natur immer wieder ihren Preis und erinnert die Menschen daran, dass Ehrfurcht immer noch ihren Platz vor Stolz hat. Doch bevor der Everest seinen heutigen Namen trug, gab es andere. Von Tibetern wurde er einst Chumulungma genannt, Muttergöttin der Erde. Und Nepalesen nannten ihn Sagarmatha, die Stirn des Himmels. Der Himalaya ist Heimat von Göttern aus vielen Regionen. Besonders der Kailash gilt gleich in Vieren als der heiligste aller Berge. Nur wer frei von jeglicher Sünde ist, könnte es schaffen, ihn zu besteigen. So heißt es in Tibet. Die alten heiligen Schriften Indiens datieren die Besiedlung des Himalaya in die Zeit um 2000 vor Christus. Die genaue Herkunft der Siedler ist nicht bekannt. Näher unserer Zeit trafen zwei mächtige religiöse Strömungen aufeinander. Die buddhistischen Lehren der tibetischen Völker des Nordens und der hinduistische Einfluss aus dem Süden. Zu den beiden würde sich später noch der islamische Einfluss aus Ländern wie Pakistan gesellen. Kurzum, der Himalaya war schon immer ein Ort der physischen Imposanz. Doch seine mythische und spirituelle Signifikanz ist von ähnlicher Bedeutung. Während sich die meisten unachtsam dem Rennen zur Spitze hingeben, fragen nur wenige, was noch alles in den unpassierbaren, eisigen Kluften der Bergregion unter den Augen der Götter versteckt liegt. 1939 Hamilton Street, Philadelphia, 19130. 9. September 1984. An den, bei dem dieser Brief endet. Gottverdammt! Sag dem alten Scharlatan, er soll weniger Pfeife rauchen und seine Post selbst lesen. Ich wäre sehr verbunden, wenn dieser Brief möglichst bald in seine Hände gelangt. Kurzer Absatz. Mein lieber Charles. Ich weiß, es ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Und das letzte Mal sind wir nicht im Guten auseinandergegangen. Falls du in diesem Brief eine Entschuldigung erwartest, lies besser gar nicht erst weiter. Es wird keine kommen. Bist du allerdings an der vielleicht größten Chance unseres Lebens interessiert? Nun, du weißt schon. Ich habe letzte Woche Post bekommen. Einen unscheinbaren Brief. Doch sein Inhalt war alles andere. Du erinnerst dich an Mr. Sinclair? Den jungen Mann von der Indien-Expedition 64? Nun, Mr. Sinclair ist mittlerweile Dr. Sinclair. Und wie ich nach dem Lesen des Briefes hörte, ein sehr kompetenter. Er wies mich hin auf eine Reihe wissenschaftlicher Studien, die in Nepal zentriert waren und sich mit der buddhistischen Splittergruppe der Akasa Atmako beschäftigt. Im Laufe dieser Studien und Exkursionen scheint im Tal des Schweigens ein Gebäudekomplex freigelegt worden zu sein. Bisher haben die Wetterverhältnisse es nicht zugelassen, sich das Ganze näher anzusehen, doch ich habe einen kleinen Gefallen von Michael eingelöst und sein Team hat mir bestätigt, dass das Wetter zumindest für die nächste Zeit sehr vielversprechend aussieht. George hat bereits angefangen, ein Team zusammenzustellen und August sitzt schon im Flieger nach Neu-Delhi. Bitte lass dir diese Chance nicht entgehen. Ich würde gerne wieder mit dir reden. Professor Dr. Louis Reinhardt. Jeder von euch hatte seine eigenen privaten Gründe, sich der Expedition anzuschließen. Manche trieb der Ehrgeiz, Neues zu sehen. Manche Geld. Und manche vielleicht noch niedere oder gehobenere Beweggründe. In jedem Fall verschlug eure Entscheidung euch alle in das kleine nepalesische Dorf Hiyum, in dem nun, kurz vor den Abendstunden, die letzten Vorbereitungen für die Reise getroffen werden. Rund 15 von eurer Crew wurden mitsamt des Equipments über den letzten Tag in die Berge zum Basislager geflogen. Und August Bridget, die stellvertretende Expeditionsleiterin, hat sich bereits eine Woche vorher in das Tal aufgemacht. Der kühle Wind weht scharf durch den Hof der kleinen Herberge, deren Steine in diesem hellen Rot angestrichen wurden und so einen kleinen Kontrast zu den gelben Wänden geben. Zu den Seiten des Hofes stehen mehrere große Kisten, massiv aus Holz, die mit Spanngurten auf Paletten festgespannt sind. Während die Mitte von einem etwas klapprig wirkenden Sowjet-Hubschrauber dominiert wird. Der zentrale Raum des Gebäudes wird zurzeit von mehreren aneinandergeschobenen Tischen eingenommen, auf denen Höhlenkarten und weitere Utensilien verstreut liegen. Die meisten Mitglieder der Expedition haben sich bereits auf ihre Zimmer begeben. Doch einige wenige sitzen und stehen hier noch verstreut. Armin und Samuel, ihr gehört dazu. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt George Hernandez. Der Geologe spanischer Wurzeln hat ein Benzinfeuerzeug in der Hand stimmt es abwesend an und auf, während er auf die Karten schaut. Für einen Moment muss er durch. Sie machen mich nervös, mein Herr. Habt ihr keine Lust auf den morgigen Tag? Oh doch, aber im Gegensatz zu anderen Mitgliedern dieser Expedition bevorzuge ich es, mich darauf vorzubereiten und vielleicht ein wenig die Quellentexte zu studieren, mich mit der hiesigen Kultur auseinanderzusetzen. Nun, und manche wollen in Ruhe ihre Studien fortsetzen, während andere anscheinend es nicht schaffen, in ihrem Hirn diese kleine Kammer der Ruhe zu finden und sich einfach zu entspannen. Ihr macht euch jetzt erst über diese Expedition schlau und über die hiesigen Kulturen? Das ist aber eine schlechte Vorbereitung, mein Lieber. Manche haben andere Sachen zu tun und manche bevorzugen das Kurzgedächtnis gegenüber der langen, langen Zeit der Vergessenheit. Ich weiß, wir hatten diverse Vorstellungsrunden, aber Sie waren? Turner. Professor Samuel Turner. Oxford University. Oh ja, ich habe von ihm gelesen. Das möchte ich auch hoffen. Sie waren doch gleich... Drexler, mein Name. Armin Drexler. Der Kryptozoologe. Ist diese Geld, dass sein Beruf ist... Erstaunlich. Es ist weniger ein Beruf als eine Passion, die nur den größten Geistern unserer Zeit, in die Wiege gelegt wurde. Aber ja, manche können halt ihre Berufung zum Beruf machen und manche spielen am Lagerfeuer mit ihrem Kackfeuerzeug herum. Nun, Herr Drexler, ich hoffe, ihr werdet hier euren Chupacabra finden. Gerade ihr solltet wissen, dass der Chupacabra, auf diesem Kontinent nicht heimisch ist, aber ich hoffe, dass ich vielleicht das eine oder andere Wesen sehen werde, das allgemein als Fabelwesen oder legendäre Kreatur abgetan wird, ja. Nun, ich bin mir sicher, ihr seht einige Dinge. Schön zu wissen, dass wir da in die gleiche Kerbe schlagen, Herr Drexler. Oh, ich hoffe, wir werden niemals zusammen in die gleiche Kerbe schlagen. Zu spät. Habt ihr gewusst, dass das hier die jüngste Gebirgskette der Welt ist? Überrascht ihr nicht, wo es doch die höchste ist? In der Tat. Überraschend. Absolut. Betrachtet mich als überrascht. Seht alles hier hat einmal unter Wasser gelegen. Sie. Vor vielen hunderten Millionen Jahren. Seht, viele Menschen haben Angst davor, was tief da unten ist. Oder hier draußen im Gebirge. Mit Recht. Mit Recht. Wenn ihr wüsstet, was teilweise an den Küsten angespült wird, oder was wir für Narben auf den Pottwalen gefunden haben, was sich dort unten in der Tiefe verbirgt. Wir können froh sein, dass das Leben nur dort sich so unverschämt widerwärtig entwickelt, wo die Sonne nicht hinscheint. Aber wer weiß, vielleicht finden wir hier den einen oder anderen versteckten Bach oder Tümpel. Und wir können selber einmal gucken, was die Evolution so treibt, wenn niemand hinguckt. Wissen Sie, Herr Drexler, ich studiere diese Geschichten seit Jahrzehnten. Und es sind Studien, die mich an der Universität nicht unmittelbar weitergebracht haben, sondern eher Schmunzler und Lacher, jedes Mal, wenn ich darüber rede, dass es bestimmt Orte gibt, wo noch kein Mensch jemals Hand angelegt hat und dennoch Bauten entstehen, oder Tiere kreuchen und fleuchen. Ich bin nicht hierher gekommen, um Tümpel zu entdecken, sondern ich bin gekommen, um das zu entdecken. Und ich bin kurz eingelegt. Nun, vielleicht wird unser schläfriger Freund seinen eigenen Hintern in seinem eigenen Hinterteil wiederfinden. Oder vielleicht auch seinen Kopf. Meine Damen und Herren, ich werde mich nun zur Ruhe legen, außer ihr habt noch ein paar bedrohliche Worte an uns zu richten, mein hispanischer Freund. Keineswegs. Und ich ziehe mich zurück in mein Zelt oder in mein Zimmer. Okay. Auch seinen Weg durch die Gänge von der kleinen Herberge. Findest bald einen kleinen, bisschen karg eingerichteten Raum, den du dir mit einem der Crew teilst. Der etwas beleibtere Mann ist allerdings schon bereits tief am Schnarchen in seiner Ecke des Zimmers. Sympathisch. Und sein Gepäck steht so ein bisschen daneben aufgereiht. Gedrick, du befindest dich in deinem Zimmer. Zu der Seite einmal großes, einfach verglastes Fenster. Ist die Verglasung wurde anscheinend erst vor kurzem angebracht. Früher war das wahrscheinlich einfach ein offener Durchzug. Zu linken ein kleines Bett, zu rechten kleiner Schrank. Ansonsten der Raum komplett kahl. Ein kleiner gewobener Teppich auf dem Boden. Sich so ein bisschen aufs Fensterbrett, guckst nach draußen und denkst über die ganze Reise nach. Gib mir einen Spot-Hidden-Check. Auf 45. Ich glaube, das ist dann nicht geschafft. Hast für einen kurzen Moment das Gefühl, dass du draußen ein Stück entfernt vom Moment eine Bewegung siehst, eine große Bewegung. Aber du kannst nicht genau ausmachen, was es ist. Ich sollte weniger trinken. Hast dich um den Mund, siehst du nochmal dein Gepäck an. Die Karten, die Aufzeichnungen, die du ausgebreitet hast. Kannst du dich einmal vorstellen, wenn du möchtest? Ich bin Johann Gerterik. Bruder von Franz Gerterik. Wir sind auf eine gewisse Fährte gekommen. Etwas, wofür wir bisher überall ausgelacht worden sind. Ein paar Skelette, deren Todesursache wir nicht klären konnten. Und diese Fährte hat uns nach Nepal geführt. Zumindest vermuten wir das, oder hat mein Bruder das vermutet. Er ist vor anderthalb Jahren verschwunden, als er versucht hat, hier eine Expedition zu organisieren. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe gar keine Hoffnung, ihn hier noch leben zu finden. Wer weiß, vielleicht ein bisschen Hoffnung vielleicht schon. Aber größtenteils möchte ich nur wissen, was es mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Und ich bin Geologe und auch Archäologe. So gut. Und so bringst du den Rest deines Abends noch ein bisschen nachdenken, bevor du dich auch irgendwann zur Ruhe legst. Die hitzigen Gespräche sind selbst unter dem Wind vernehmbar. White sitzt in der offenen Tür deines Hubschraubers, die Beine in der Luft und ist gerade mit den letzten Checks für den morgigen Tag fertig. Ja. Vor dir liegt der Hof und die Sonne setzt sich langsam, ist jetzt mittlerweile fast abgesunken über der Landschaft vor dir. An guten Tagen reicht der Blick hier meilenweit und so konntest du auch heute tief bis in die Täler sehen und diese Freiheit genießen. Mein Name ist Wyatt Hudson. Ich bin das, was man als Buschpiloten bezeichnet, nur hier in Nepal. Die US Army denkt, ich wäre tot. Meine Eltern denken, ich wäre tot. Die ganze USA denkt, ich wäre tot und das ist auch ganz gut so. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren hier in Nepal. Mein Hubschrauber Hubschrauber Matrioschka. Eine Katastrophe verpackt in der anderen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und tue das, was man tun muss, um Geld zu verdienen. Und wenn es darum geht, ein paar Eierköpfe einen Berg hochzufliegen, Herrgott, dann ist es halt das. Ja. Und bin jetzt fast fertig. Ich glaube, morgen ist der letzte Flug. Und dann ist auch gut. Ich werde nervös, wenn ich zu lange an einem Ort bin. Sitzt noch ein bisschen in dem Eingang des Helikopters, als du eine Gestalt siehst, die in den Hofeingang tritt. Siehst silbergräuliches Haar. Anscheinend grau die ursprüngliche Haarfarbe, aber jetzt mittlerweile mit ein paar Silberstreifen dadurch. Du siehst die Haare, Seiten glatt rasiert, oben Kurzhaarschnitt. Sehr kantiges Gesicht, das anscheinend schon mehrere Brüche erlitten hat. Sie ist die massige Gestalt von Mr. Cloverfield, der auf den Hof tritt. Du kennst Cloverfield, du hast seine Geschichte gehört, er hat sich am Anfang kurz vorgestellt. Er selbst, Vietnam-Veteran, zuletzt in El Salvador tätig. 1980 sein Dienst beendet, seitdem ist er als Gun for Hire käuflich. Man trägt Hemd, das ihm vielleicht ein bisschen zu eng ist, und darüber einen massiven Parker. Sie ist an der Seite immer noch und über seiner Brust so ein paar Lederstreifen, die anscheinend irgendwas an seiner Seite sichern. Als er jetzt ein paar Schritte auf dich zumacht, aus seiner Tasche so eine zusammengeknüllte Packung Zigaretten zieht. Namt. Namt. Morgen ist das Ganze hier durch, oder was? Für euch vielleicht. Na gut. Morgen seid ihr... Ja, ey. Weißt du, was uns da oben erwartet? Ich hab nicht den geringsten Schimmer. Man sagt, die letzten Tiger hat man auf 4000 Metern gesehen, aber... Hier? Es gibt immer ein paar Einzelgänger. Moment, ich... Ich schieb die ganzen Professoren da hoch für eine Tigerjagd? Nein. Wegen den Tigern bin ich hier. Oder wegen was auch immer. Einer von denen. Gebrechlichen nicht mehr selbst laufen kann, schätze ich. Ich verstehe. Ich verstehe nicht, warum sie jemanden wie mich hierhin mitnehmen würden. Wegen der Tiger? Ich schätze ja. Verstehe. Und was habt ihr gemacht, bevor ihr das hier gemacht habt? Dies und das. Myanmar, Pakistan, Tibet, Thailand, Vietnam. Ich kenne diesen Ausdruck, wisst ihr? So. Schon oft gesehen. Wie er da rausguckt. Seid ihr angespannt? Ich warte aufs Ende. Irgendwann muss es kommen. Naja. Ist wie ein Zigarettenstummel zur Seite schnippt. Sich noch einmal anguckt, eine Hand auf das Metall legt und sagt: Schicke Helikopter. Oh Gott, du kannst mir erzählen, was du willst, aber ein schlechter Lügner bist du. Aber ja, danke. Nur komisch, ihn in den Händen eines Amerikaners zu sehen. Der nickt dir nochmal zu und wendet sich zum Gehen. Was tust du? Für diese infame Beleidigung schmeiß ich von hinten in den Elbow. Du bekommst einen Punkt Insanity für diese Lüge. Du kannst es nicht fassen, dass jemand tatsächlich diesen Helikopter gut findet. Gesundheit. Bekomme eher einen Punkt Sanity dazu. Am Morgen des nächsten Tages sind alle sehr früh auf den Beinen. Geschäftiges Treiben herrscht auf dem Hof und freudige Spannung liegt in der Luft. Sind so ein bisschen, alle haben dieses bisschen Kribbeln vor. Fast wie, als ob man gleich auf eine Achterbahn tritt oder auf einen extrem schlecht zusammengehaltenen Sowjet-Helikopter, der wahrscheinlich jeden Moment auseinanderfallen könnte. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie dein Helikopter aussehen würde. Ist das eine Anmache? Nein. Seht jetzt zum ersten Mal, seit ihr hier angekommen seid, zumindest in diesem Gebäudekomplex, Charles White, der ein paar Schritte nach draußen macht. Ihr wisst, Professor Dr. Franklin Sinclair, der andere Mann, der diese ganze Expedition veranstaltet hatte, schon mit der ersten Gruppe nach oben auf dem Berg mit den vorherigen 15. Findet sich jetzt schon einen Tag da. Charles hat sich für die zweite Gruppe entschieden und kommt raus, den Mann ungefähr so Mitte 60. Schütteres, gräuliches Haar. Dieses bisschen, wenn man alte Leute sieht, deren Augenbrauen einfach außer Kontrolle sind. Ein bisschen fein getrimmten Schnauzer allerdings. Tritt nach draußen und trägt selbst unter diesen Massen an Kleidung, die er trägt, die ihn selbst noch ein bisschen kleiner wirken lassen. Ja. Immer noch ein feines Hemd und eine feine Krawatte, die so ein bisschen nach unten gestopft sind, unter mehreren Reißverschlüssen verborgen. So ein paar Schritte nach draußen, während ein, zwei andere Mitglieder der Expedition ihn so ein bisschen stützen und ihn auf den Weg zu dem Helikopter bringen. Sehr raustritt, guckt euch alle einmal an. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schöner Tag heute. Ja, also. Das kann ja was werden. Ja, hoffentlich wird es das. Wisst ihr, als Franklin mich gebeten hat, an dieser Expedition teilzunehmen, er hat wahrscheinlich alle in den Zeitungen gelesen, wie unsere letzte Expedition zusammen ausgegangen ist. Deshalb. Na, dann habe ich mir die Studien durchgelesen. Das wäre ein bisschen zu dünn für mich hier oben. Und, also ich meine, wenn es das ist. Und ich meine, wir kennen den Job alle. In 90% der Fälle ist es nie das. Aber wenn es das ist, dann ist es das. In der Tat. Netter Take. Die sich die anderen, aber haben schon wieder ein paar Kontakte zum Museum of Natural History geknüpft. Und je nachdem, was wir hier finden, könnte es vielleicht noch ein paar Zuschüsse geben. Gebt nur darauf Acht, dass diese englischen Geier sich das nicht dann gleich unter den Nagel reißen, was wir finden. Oh, ich rede von dem in New York. Dass diese amerikanischen Geier sich nicht gleich etwas unter den Nagel reißen, was wir finden. Na, keine Angst. Wir sind hier unter Top-Tipps, wie ich so schön sage. Ja. Ich denke, es wird noch eine Weile dauern, bis irgendjemand anders versuchen würde, hier in eine Expedition zu planen. Man kann nie wissen. Apropos, fürs Protokoll. Mein Name ist Armin Drexler, Sohn eines deutschen Arztes. Nach dem Krieg geflohen nach Südamerika aus nicht weiter spezifizierten Gründen. Kryptozoologe und Erbe eines großen Vermögens, der auf der Welt unterwegs ist, um nach legendären Wesen und deren Herkünften zu suchen. Ja, hat sich in diesen Kreisen zweifelhafte Prominenz angeeignet. Die eine Hälfte hält ihn für genial, die andere Hälfte hält ihn für bescheuert. Ja, er ist in einen sehr gut sitzenden, eng anliegenden Mantel gekleidet, hat eine sehr strikte Frisur, sehr kurz an den Seiten, sehr geordnet oben und trägt einen kleinen Zwicker auf der Nase, den er von seinem Vater geerbt hat. Genauso wie etliche Goldbarren in einem Schweizer Bankkonto. Schweinischen Mann. In einem schweinischen Schweizer Bankkonto. Ach ja. Wild Hudson trägt das, was man heutzutage als Epic Mullet bezeichnen würde. Und sonst sieht er so aus wie ich gerade. Natürlich, die Aviator-Sonnenbrille. So. Schön, wir haben uns gar nicht auf die Schuhe gestellt. Auf Julian Hallerfeld. Ich würde übrigens gerne einmal auf unseren Piloten zugehen und mich einmal sehr förmlich vor ihm aufbauen und ihm einmal die Hand schreiben. Guten Tag, Drechsler mein Name. Er hat übrigens immer sehr, sehr kalte, sehr, sehr schwitzige Hände, so wie ich in diesem Moment. So. So wie immer. Männer wie er halten solche Expeditionen am Laufen und es wird uns allen gut tun, Männern wie ihm stets den nötigen Respekt zu zollen. Ihr seid in der Lage, dieses klapprige Russengestell zu fliegen, das ich da unten gesehen habe? Sehr respektvoll. Ja, endlich sieht mal jemand das, als was es ist. Ja, ich habe die letzten 14 Tage dieses Russengestell auf den Berg raufgekarrt und wieder runter. Ich denke, ein letzter Flug wird kein Problem sein, lieber Professor. Doktor, noch kein Professor. Entschuldigung. Wie lange fliegen Sie die Maschine schon? Etwa 4-5 Jahre. Na gut. Ich besitze sie 10. Das sollte Ihnen vielleicht denken, wie lange sehr gehört diese Maschine? Sie Ihnen? 10. Na gut. Da hat jemand wohl Jura studiert. Also gut. Wenn einfach so ein Meter reinfließt. So. Nun, ich denke, ich werde den letzten Flug nehmen. Je kürzer ich in der Kälte bin, desto besser für meine Lunge. Ihr müsst dieses Rezept mit dem Tee, mit der Yak-Butter ausprobieren, was ich euch empfohlen habe. Ja, wenn ich wieder dran bin. Es hilft. Aber danke, Armin. Ich finde, es lenkt eher ab. Ich gehe an Armin. Ich gehe an Armin vorbei zum Hubschrauber und flüstere ihm unterwegs ins Ohr. Jüngchen, für solche Äußerungen würden sie nicht an der Universität fressen. Schleimscheißer. Ich tue so, als hätte ich ihn nicht gehört. Okay. Gib mir einen Deception-Check. Über die nächsten paar Stunden wird der Rest des Equipments und der Mannschaft auf die Höhe von über 5000 Metern zum Everest-Basislager gebracht. Immer wieder hört man die lauten, teils spuckenden Rotorgeräusche von der Matroschka, wie sie. Oh ja. Sie läuft mit Diesel, wenn es sein muss. Abhebt. So wie ich. Sich in die Wolken erhebt. Und dann ungefähr Stunde, anderthalb vielleicht wieder unten absetzt. Jeder von euch wird einer nach dem anderen den Berg hochgebracht. Ihr habt für den Moment durch die zwei extrem kleinen Außenfenster des Helikopters, aber trotzdem drängen sich alle mal so ein bisschen um die Fenster rum, um diesen Blick zu sehen von dieser atemberaubenden, gigantischen Schneelandschaft, die vor euch liegt und vor dem Gebirgsmassiv. Als die letzte Gruppe abgesetzt wird, das letzte bisschen Material und inklusive Professor White. Ich zieh ihn runter, zieh den anderen nochmal zu, versuch die Maschine zu starten und sie. Ja. Ich weiß genau, worum es hier geht. Es ist überhaupt kein Problem, das haben wir innerhalb von 5 Minuten geregelt. Das ist ja auch der letzte Flug. Ich meine, Sie sollten das mit Diesel probieren. Das wird das Problem sein. Ja, gucken wir uns doch mal an, was das Schätzchen hat. Also gut, gib mir einen Mechanical Repair. Ja, komm. Ich muss gestehen, ich bin schon an diesem Punkt unheimlich froh, dass wir allein schon beim Fliegen nicht so ein Operate Heavy Machine gehabt haben. Wir sind richtig bereit. Dick Schütze abgeschickte vorbei. Danke fürs Einschalten. Das hätte ich tatsächlich großartig gefunden. Drunter, also. Okay. 4 drunter oder so. Guckst du an. Mhm. Du merkst, es sind so ein bisschen zwei Sachen. Du merkst erstens, der Treibstoffschlauch hat ein Leck, das du in der Vergangenheit gepflegt hast, das aber nicht mehr gepflegt sein möchte anscheinend. Plus, du merkst, dadurch, dass du dich jetzt wieder so lange Zeit auf diesen Höhen befunden hast, fängt langsam das Rotorgetriebe an zu vereisen. Ich guck mal so raus, wie sieht das Wetter aus in der nächsten Zeit? Für den Moment eigentlich ganz gut. Dann versuchen wir das doch mal zu reparieren. Okay. Gib mir einen. Ja, was wäre es noch? Ein Mechanical Repair Check? Ja. Mhm. 16 drunter. Okay. Das ist so ein bisschen Kollege. Dran und kennst das Problem mit dem Eis bereits. Ich würde ungern. Fängst an, es langsam so mit so einer Art kleinen Teile runter zu kratzen und fettest die Teile mal wieder ein, dass sie nicht nochmal vereisen. Und es dauert eine Weile. Aber du kriegst das Ganze hin. Na dann. Als du zu dem Schlauch kommst, merkst du. Prost. Ich verstehe. Dafür wirst du möglicherweise ein etwas besseres Ersatzteil brauchen. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier bin. Irgendwas, das Loch, das quasi vorher drin war, in diesem doppelt-dreifach ummantelten Schlauch, war relativ klein. Es ist gut gepflegt, aber du merkst, durch den Druck, der sich darauf aufgebaut hat, ist weniger dein Flickzeug gerissen, sondern hat sich der Riss noch weiter aufgetan. Ja, ja. Und jetzt ist er auf jeden Fall für den Moment zu weit gerissen, um abzuheben. Gut. Ja, dann... Ja, ich habe die letzten zwei Wochen Ausrüstung hochgeflogen. Mal sehen, ob hier was ist. Was man benutzen könnte. Okay. Und da frage ich mich rum. Siehst, mittlerweile haben die Leute das Equipment weitestgehend zusammengepackt, teils an Schlitten gebunden. Jetzt die Leute gespannt, teils vor Schneemobile, mit denen sie das Ganze weiter hochkarren wollen. Ah. In dem Moment, als du so ein bisschen anfängst, die Mobile anzugucken, hast du ein kurzes Räuspern neben dir. Ja. Und du siehst, vergleichst du dir relativ kleine Gestalt von Mr. White. Der Mann ist jetzt in seinem Alter höchstens vielleicht noch 1,65 Meter groß. Ein bisschen hoch und er sagt, Mr. Hudson, richtig? Ja. Also, das ist mir wirklich... ein bisschen unangenehm zu fragen, nachdem sie schon so viel für uns getan haben. Ja, wenn das er ihn trägt. Aber nun, Reise vor uns ist wirklich beschwerlich. Und sie schrieben in ihrer Anzeige, dass sie vor allen Dingen Geld suchen, richtig? Ja. Ihres Einkommen. Und ich denke, viele Teile der Expedition würden sich ein bisschen sicherer fühlen, wenn eben Mr. Cloverfield vielleicht noch ein paar starke Hände dabei hätten. Was sagen Sie zu $2,000? Sagen wir 3 und wir haben einen Deal. Geschäftsmann, sagen wir 2,5. Nun gut. Ich will mal nicht so sein. Und ich brauche Ausrüstung und Bewaffnung. Ich denke, das können wir organisieren. Wundervoll. Ich will kurz ein Feuerzeug. Nachdem ich diese Konversation kriege ich sie mit, stehen wir alle noch auf einem Haufen. Ich würde gerne hinter. Wie heißt du nochmal? Samuel Turner. Professor Samuel Turner. Für euch. Sammy T, okay. Sammy T. Ich würde gerne hinter Professor Samuel Turner lang gehen und ihm so ein bisschen ins Ohr wispern. Ich würde mich an meinen amerikanischen Freund halten an eurer Stelle. Ich habe gehört, es soll hier Tiger geben. Und ihr scheint mir der langsamste in dieser Gruppe zu sein. Tiger werden kaum größer als hier. Als was? Als hier. Oh. Also ich habe gehört, es soll Tiger nur bis 4000 Meter geben und wir sind hier auf 5000 Meter. Ich mache mir nicht so viele Sorgen. Man hört nur nicht von denjenigen, die Tiger über 4000 Meter begegnen, weil sie dachten, sie wären dort sicher. Confirmation Bias. Das ist ein Wort, was ich verstehe. Ich verstehe. Nun, dann organisieren wir uns doch mal was, womit wir auf Tiger schießen können. Und dann, Mr. White... Auf ein Wort? Natürlich, ja. Der stiefelt so ein kleines bisschen neben dir her. Bless you. Gesundheit! Ich bin allergisch gegen Katzen, also müssen Tiger hier sein. Gesundheit! ich wollte Sie vor den anderen nicht in Verlegenheit bringen, aber in Ihrem Schreiben an mich, haben Sie es unterlassen, mir zu nennen, worum diese Expedition hier genau geht? Jetzt wird's ekelhaft. Ich wollte schon immer mal nach Nepal und ich bin überzeugt, dass ich hier den Spuren des schrecklichen Yetis näher kommen werde, aber wonach genau suchen wir hier? Ich wollte mir jetzt von den anderen jetzt nicht diese Blöße geben. Nun, Sie hörten von den Akasat Mako? Ein Volksstamm, der hier gelebt hat? Himmelsgeister heißt es übersetzt. Sie sind eine Splittergruppe der tibetischen Buddhisten. Haben Sie jemals von Selbstmumifizierung gehört? Der Begriff sagt mir etwas, aber... Nun, es war eine Technik, die von sehr, sehr devoten Suchern des Nirvana angewendet wurde. Die Person selbst beginnt, den Körper zu reinigen und in eine mumifizierbare Disposition zu bringen. Sie ernähren sich zum Beispiel mehrere Monate nur von giftigen Samen, die anfangen, Effekte im Körper und in der Haut zu haben. Und wenn sie diesen langen und sehr schweren Prozess durchwandert sind, begeben sie sich in eine Kammer mit einer Glocke. Und sie beginnen zu meditieren. Und jeden Tag läuten sie einmal diese Glocke. Und wenn die Glocke nicht mehr läutet, dann wissen die anderen Mönche, dass es ihnen gelungen ist. Selbstmumifizierung durch die Samen und die Gifte, die sie einnehmen, bleibt der Körper erhalten und so durch schiere Willenskraft mumifizieren sie sich selbst. Es ist ein enormer Akt der Selbstaufgabe, das Nirvana zu erreichen. Die Akasa und Marco sind eine Art radikale Splittergruppe, deren Meinung es war, dass nur die radikale Form der Selbstaufgabe die Toren des Nirvana öffnet. Und den alten Schriften zufolge haben sie sich in diese hohen, unwirtlichen Bergregionen zurückgezogen, um eine Bruderschaft, einen Tempel zu gründen und dort ihre Askese vorzunehmen. Apotheose, meine ich. Tomate. Interessant. Es gab unter den Inka eine ganz ähnliche. Ich schweife ab. Und wir suchen nach Überresten dieser Mönche? Im besten Fall, ja. Durchaus. Interessant. Sehr interessant. Okay, und vielen Dank für... Und White stapfelt so ein bisschen zu euch zurück und so. Nun, meine Lieben, zieht sich die Kapuze ein bisschen tiefer auf. Es ist schweinekalt. Der Wind pfeift euch um die Ohren. Die meisten von euch tragen 4-5 Schichten Kleidung. Es fühlt sich an, als ob es fast nicht hilft. Es ist einfach nur brutale Kälte. Spürt die äußerste Schicht eurer Haut einfach nur. Ihr spürt sie gerade so, dass sie arschkalt ist. Und ihr merkt, wie schwer es ist, auf dieser Höhe zu atmen. Manchen Leuten der Expedition wurden anscheinend schon Sauerstoffflaschen gereicht. Sich einmal um, nimmt sich auch eine Sauerstoffmaske. Also gut, von hier sollten es einige Stunden in das Tal des Schweigens sein. Wenn alles ohne Zwischen passiert, wir rechnen mit gutem Wetter. Mr. Cloverfield und Mr. Hernandez werden die Vorhut bilden und nun, wir folgen auf dem Fuß. Cloverfield, Gewehr, Munition. Ich würde auch gerne um eine Schusswaffe bitten. Und Cloverfield guckt dich einmal an, nickt einmal langsam, begibt sich zu einer von den Kisten, guckt dich an und sagt... Ihr seht mir nicht aus wie jemand, der mein Gewehr verwenden kann. Ich habe so einige beeindruckende Exemplare örtlicher Flora und auch Fauna erledigt mit der Mauser meines Vaters. Ich bin durchaus in der Lage, mich selber zu beschützen. Und vielleicht sogar auch manche der klapprigeren Mitglieder dieser Gemeinschaft. Er schießt auf Blumen. Guck dich für einen Moment an. Es waren Kakteen, danke sehr. Dreht sich um zu Professor White in der. Kurz nickt dann einmal und Chlorophyll macht ein paar Schritte auf eine etwas größere Kiste zu und hebelt sie mit einem Brecheisen auf. Sehen wir langsam die Nägel gezogen werden, als er jetzt zwei lange Gewehre rausnimmt und zwei Munitionspackungen. Gibt euch beiden noch ein extra Packung Munition. Gibt euch die Gewehre. Tja, mein Herr. Ich check das Ding für ihn. Also gut, seid ihr alle bereit? Den letzten fressen die Tiger. Und ihr seht, wie Cloverfield jetzt auf das erste der Schneemobile steigt. Ein-, zweimal anlässt. Hört wie... Spürt, wie dieser Schneeregen unten einmal unter dem Schneemobil rauspeitscht. Die Gurte sich spannen und er zusammen mit der ersten Ladung von diesen Kisten auf einem weiteren Schlitten anfängt, über den Schnee zu brettern. Seht vor euch immer noch die Kulisse dieses enormen Berges einfach, der immer noch mehrere Kilometer über euch liegt, die Spitze. Allerdings seht ihr auch zu den Seiten einfach klar weit. Ihr habt das Gefühl, ihr könnt so weit sehen, wie ihr noch nie in eurem Leben gesehen habt. Ich weiß. Aber irgendwie ist es so ein kurzer Moment der Klarheit, der nur durch das enorme Röhren der jetzt angeschalteten Schneemobile unterbrochen wird. Als einer nach dem anderen die Schneemobile gestartet werden, manche nehmen auf weiteren Schlitten hinter drauf Platz, andere vorne auf dem Schneemobil, als die Fahrt beginnt. Der Weg vom Basislager aus ist beschwerlich. Mehrere Male müsst ihr anhalten, müsst Schneewehen aus dem Weg räumen, müsst euren Kurs ein bisschen ändern, kommt teils an gefährlich wirkenden Schluchten vorbei. Aber er ist auch atemberaubend. Die Sicht, wie gesagt, die Kulisse, die sich vor euch bietet. Der kalte Schnee, der euch immer weiter ins Gesicht peitscht. Nicht, weil es unbedingt schneien würde am Himmel, sondern einfach die enormen Böen, die immer wieder den Neuschnee aufwirbeln und euch wieder ins Gesicht treiben. Die Luft ist dünn, aber dadurch irgendwie so extrem stechend klar und jeder einzelne Atemzug lässt euch irgendwie fühlen, das erste Mal wirklich fühlen, wie sich eigentlich eure Lunge komplett von innen anfühlt. Das Equipment hinter euch auf den Schlitten verliert ihr auf dem Weg, ein, zwei Kisten. Teils durch fehlerhaft gesicherte Gurte, teils durch zu riskante Wendemanöver. Meine Meerschweinchen. Runtergerissen werden und eine von denen fällt tief, tief in eine von den Schluchten. Die andere, ihr haltet kurz, ihr versucht sie anzuheben, aber sie ist einfach zu schwer. Und ihr könnt sie nicht wieder drauf bekommen. Da war mein Tabak drin. Ist eh schlecht für die Lunge. Brauchen Sie Pfeife? Na, was wäre eher für den Weg nach unten? Was macht euer Tabak bei den Stahlgerüsten? Ich hatte keinen Platz mehr in meinem Rucksack. Und da habe ich's. Oh shit, ich hab Wie viel Tabak muss dieser Mann mitgehabt haben? Eine ganze Traverse voll. Stundenlang brettert ihr weiter durch das Eis, durch den Schnee. Bis vor euch endlich. In diesem enormen quasi Bergkamm, der diese Region abtrennt, da drin einen kleinen Pass seht, wo es einmal fast V-förmig aus dem Gebirge rausgeschnitten ist. Das Ganze von Weitem, nur diese kleine Aussparung, aber als ihr davor steht, 30, 40 Meter breit. Brecht weiter durch, verlangsamt den Weg ein bisschen, damit es nicht zu stark hallt da drin. Cloverfield. Man nickt dir für einen Moment so. Nach oben. Gib mir einen Spot-Hidden-Check. Oh, cool. 48 drunter. Sag einfach, ob es ein... Ja, es war ein Erfolg. Kritischer Erfolg. Wann ist es ein kritischer Erfolg? Wenn du, wenn du auf der Hälfte liegst und wenn du unter dem Fünftel liegst. Das ist ein kritischer Erfolg. Critical. Ultimate Critical. Ein Exponential Critical. Guckst nach oben und siehst Cloverfield, guckt sich auch so ein bisschen um. Und während du guckst, hast du für einen ganz kurzen Moment das Gefühl, in so einer Schneewehe was zu sehen. Du erwartest eigentlich kein Wildleben. Du guckst trotzdem danach. Aber was du siehst, sieht humanoid aus. Mhm. Allerdings scheinbar nicht in weißen Pelz gehüllt. Scheinbar komplett nicht in Pelz gehüllt. Eher sowas, was ein bisschen aussieht wie eine Robe. Aha. Für einen ganz kurzen Moment. Bevor du es nicht mehr siehst. Der an der Stelle vorbei sein. Brecht weiter durch diesen kleinen Pass. Bis ihr ungefähr 10, 15 Minuten später jetzt stoppt, die ganze Karawane stoppt für einen Moment. Ihr guckt auf ein enormes Tal runter, das komplett von Schnee bedeckt ist. Das Ganze geht hunderte von Metern, vielleicht Kilometer weit. Immer mal wieder ist das Ganze durch enorme Eisfelsen unterbrochen, in denen mehrere Aussparungen jedes Mal sind, Schatten werfen und irgendwie gleichzeitig das Sonnenlicht reflektieren, sodass es aussieht wie Spiegelungen, die fast einer Discokugel gleichen. Durch den Schnee und durch das Eis in dieses Tal geworfen. Fahrt ein kleines Stück tiefer auf einen Abhang und seht, das Ganze ist kein ovales Tal. Es ist immer wieder unregelmäßig, weitet sich, schließt sich so ein bisschen. Manche Passagen an manchen Stellen sind 10 Meter. Sieht es so aus, als wäre hier mal eine große Menge Wasser gewesen? Und es wäre dadurch geformt worden? Ja. Ja, ich würde sagen, besonders nach dem, was Hernandez gesagt hat, und so, kannst du schon die Zeichen erkennen, auf jeden Fall. Sieht aus, als ob es mal irgendwann am Ozeanboden war. Sehr unregelmäßig geformt. Manche Passagen sind vielleicht 5 bis 10 Meter breit, manche Passagen sind 20, 30, 40 Meter breit, manche sind hunderte von Metern breit. Als ein Stück weiter runterfahrt in das Ganze und Cloverfield jetzt einmal absteigt von seinem Schneemobil und ein paar Schritte nach vorne macht. Sich umguckt. Ist das hier der Platz? Und hört Professor White, wie er sagt. Sie ist das Tal des Schweigens. Bei dem Wind und dem Geheule Unrechtannahme, wenn ich das selbst sagen darf. Aber, ja, hier irgendwo sollte das sein. August hat Nachricht geschickt, dass sie den Eingang markiert hätte, deshalb ich denke, so schwer sollte das Ganze ja nicht zu finden sein. Was suchen wir denn? Und ich muss ehrlich gestehen, das weiß ich selbst nicht so recht. Ja. Franklin hat gesagt, er würde hier eine Signalfackel oder etwas Ähnliches aufbauen. Wenn ich eine Mark für jedes Mal hätte, wo ich das gehört habe, dann wäre ich noch reicher, als ich sehe. Wie war denn gestern das Wetter hier oben? Vielleicht sind Sie gar nicht hier aufgekommen. Dann hätten wir sie beim Basislager getroffen. Haben wir nicht. Außer sie sind alle gestorben. Klar, die ganze Expedition. Dieser Plot. Wenn ich eine Mark für jedes Mal kriegen würde, wenn eine gesamte Expedition gestorben ist. Hätte ich jetzt 3 Mark. Oh, was für Expedition war die hinterher? Auch nicht schlecht. Aber nicht schlecht. Ich sage nur, Burma, Marianngraben, Australien, Anden, nochmal Anden. Wir sind schon bei 7. Ja. Das sind alle meine Expeditionen. Ach so. Unhöflich. 6 bis 9 Mark wahrscheinlich. Also. 5 Mark. 5 Mark. wenn dieser Platz gemeint ist, heißt es, an diesem Platz passiert jetzt was? Nun, wenn ich das aus den Studien richtig herausgenommen habe, und seien wir ehrlich, es ist sehr wahrscheinlich, dann soll sich durch eine... Nun seht ihr, die indische tektonische Platte, die auf das Himalaya-Gebirge drückt und es aufgefaltet hat, richtig, drückt noch immer. Und das Gebirge wächst immer noch. Das hat zur Folge, dass es oft Erdbeben hier gibt. Nun, durch eins dieser Beben soll sich ein Eisspalt geöffnet haben, der den Weg freigibt zu der Stätte, die wir suchen. Sehe ich einen Eisspalt? Und an diesem Platz halten wir jetzt an, um zu suchen? Nun, die seismischen Aktivitäten haben gezeigt, dass er sich im, im Tal des Schweigens geöffnet haben soll. Dies ist das Tal des Schweigens. Ach. Wie groß ist das ungefähr? Habe ich das auf der Karte im Basecamp noch irgendwie studiert? Ich würde sagen so 5-6 Quadratkilometer. Oh boy. Sehe ich irgendwo, ich meine, wir sind ja jetzt angehalten da. Ich gehe mal so ein bisschen zu Cloverfield, guck mir mal so den Bereich vor. Ist es wieder eine enge Stelle oder ist es ein bisschen breiter? Wie sieht das bei uns aus? Also ihr seid jetzt quasi gerade da, wo es sich so relativ weit öffnet. Und dann schiebt sich die rechte Seite so ein bisschen ein, wellt quasi so hoch. Mhm. Wird dann, gibt diesen bisschen engeren Pass und dann öffnet es sich quasi fast hantelförmig in die zweite große Arena quasi fast. Allerdings sind an den Seiten immer mal wieder so Einsparungen von so 20, 30 Metern, die halt quasi wieder kleine Eingänge bilden. Wir suchen hier eine Fackel, ein Zeichen von Zivilisation. Wenn dieser alte Nasi angemacht hat. Sieht nicht so aus. Hier liegt Schnee. Und es hat die letzten Tage nicht geschneit. Also suchen wir nach Spuren. Aber der Wind weht. Der hat die Spuren wohl verweht. Tja, hoffnungsloser Fall. Drehen wir wieder um. Ich würde sagen, wir fahren erstmal ein bisschen weiter rein und gucken uns dann. Haben wir jeder unser eigenes Snowmobil oder müssen wir Piggyback fahren bei anderen Leuten? Also, ihr habt insgesamt 5 Schneemobile. Ja, ich bin ziemlich massig. Und dein Charakter? Du hast noch mal. Du hast 2 Schneemobile. Okay, so macht sich jetzt auch. Also ich würde sagen, jeden Fuß ein. Bis im Van Damme Split dazwischen. Im Zirkus. Wir sind immer in den 80ern. Bis auf Mr. Hudson würdet ihr alle Piggyback hinsetzen. Okay. Bist du Bohnenstange, oder? Ich würde gern, während wir so da rumfahren, immer mal wieder, also so den Blick schweifen lassen, so gerade wenn wir in diesen Arenen kommen, immer mal so links und rechts gucken, ob ich vielleicht sogar das Feuer sehe oder halt, ob ich irgendwie vielleicht auch einen Tiger erspähe oder ähnliches. Ich würde gerne nach Spot-and-Check. Großen Menschen ähnlichen Fußspuren Ausschau halten. Ich sehe weiße Wände. Okay. Guckst dich so ein bisschen um und versuchst so ein bisschen möglichst entspannt dabei auszusehen, aber hast doch dieses bisschen Panik vor der ansässigen Fauna. Ich lasse mir aber nichts anmerken. Guckst dich um und siehst keine Tiger, bist dir allerdings gleichzeitig bewusst, dass es wahrscheinlich Schneetiger sind. Und dass sie wahrscheinlich auch weich sind. Und das macht dir noch ein bisschen mehr Panik. Als ihr allerdings weiterfahrt und jetzt quasi gerade bei dieser Hantelenge angekommen seid, als ihr spürt, wie der Boden plötzlich unter euch einmal und instinktiv stoppt Mr. Cloverfield, guckt sich einmal um, bedeutet den anderen zu stoppen für den Moment. Und guckt, das Ganze scheint nicht zu stark zu sein. Dauert 2-3 Minuten. Und als Mr. White, der sich so ein bisschen gefangen hat, sagt: Nun, dann können wir wohl, hört ihr für einen Moment ein enormes, donnerndes. Chlorophyll guckt sich für einen Moment um. Das ist nicht gut. Weiß ich, was für welche Stufe dieses Erdbeben ist, sag ich mal, in der archäologischen Fachkenntnis? Gib mir einen archäologischen Fachkenntnis. Ein Archäologe hat von Erdbeben genauso viel Ahnung wie ich. Es hat funktioniert. Wie er von Archäologen. Erdbeben oder Lawine? Nee, was kann ich dir geben? Das ist die sechste Mal! Ja, gib mir ein Natural World. Okay. Ist das knapp. Es ist sehr knapp, aber es ist kein Success. Als ihr jetzt hört, wie einmal der Motor von Chlorophyll Schneemobil aufheult. Alles klar. Anfängt, Schnee nach hinten zu werfen, eures ihm gleich tun. Ihr anfangt, über den Boden zu brettern. Ihr aus dieser Handheld-Passage rauskommt. Jetzt seht, wie sich an der Seite von Mount Everest diese enorme Lawine abgeschält hat, die torrential auf euch zuläuft. Ihr seht, das ganze Ding ist bestimmt einen halben Kilometer lang. Ich würde gerne den Ritt der Walküren für mich hinsummen. Wuchtende Schneemassen, die einfach über und über sich selbst galoppieren. Teils auf euch, teils auf das Stück neben dem Tal des Schweigens, auf der anderen Seite, runterwallen. Und immer weiter dieser donnernde Ton. Das Ganze nach unten brettert. Ihr drückt weiter aufs Gaspedal, rast über diese neue Schneekluft. Das Cloverfield einen kurzen Moment später auf eine Seiteneinbuchtung zeigt. Ihr seht, ihr seid in einem enormen Kessel jetzt. Fährt weiter. Weiter, jetzt langsam. Ihr merkt, dieses ganze Gepäck, das ihr bei euch habt, hält euch noch so ein bisschen hinten. Kommt nicht auf genau die volle Geschwindigkeit. Langsam nähert sich diese Lawine allerdings an. Hat jetzt quasi an einer Seite. Ich fange an, Kisten runterzutreten. Ja. Gib mir ein. Nicht mein zweites Tabak versteckt. Gib mir einen. Gott, wo ist denn? Ich habe die erste Hilfekästen ausgeleert. Gib mir einen Brawling-Check. Brawling, okay. Cool. Die Tabakballen ersetzt. Drunter. Okay. Es ist eine der kleineren Kisten runterzutreten, merkst aber, dass parallel zu fahren und zu treten doch schwierig ist. Ach so, okay. Konzentrierst dich Moment, erstmal weiter darauf. Und ihr seid jetzt mittlerweile vor der Stelle angekommen, auf die Cloverfield gezeigt hat. Weiter. Ist dieser Schnee jetzt auf euch zu. Er gießt sich langsam in das Tal. Sehr absteigt, Stück zurückrennt, Mr. White nimmt, ihn quasi einfach nur hinten packt, mit sich zieht und in das Ding reinläuft. Zähnsies. True. Oh ja. Ihr alle lauft hinterher. Nehmen, was ich noch tragen kann. Sie Cloverfield im Moment nochmal rausrennen, sein Schneemobil nehmen, haut das Ding an und fährt einfach mit voller Wucht in diese Bresche rein. Kommt neben euch zum Stehen innerhalb von dieser kleinen Eiskaverne, in der ihr euch jetzt befindet. Für einen Moment, Hand hoch, verschnauft. Sie jetzt hinter euch hört, wie... Das Ganze für einen Moment über euch fegt. Und dann Stille herrscht. Das wäre fast meine sechste Mark geworden. Wir zählen durch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Waren wir nicht... Oh. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Waren wir nicht 15? Ja. Ein Schluck auf die tapferen Gefallenen. Obwohl, was? Johnny ist in Basislage geblieben. 14. Na, also gut. Hernandez auch noch hier. Gott sei Dank. Ich denke, wir... Es bleibt nichts anderes übrig als... Nur wir müssen uns hier wieder freischaufeln. Wir sollten vorher lose ziehen, wer als erstes gegessen wird. Jetzt schon. Wir sind gerade 2 Minuten in dieser Höhle. Es schadet nie, vorbereitet zu sein. Das ist das Schneemobil mit der Verpflegung. Gott sei Dank. Aber wer weiß, wie lange wir hier bleiben müssen. Malen Sie den Teufel nicht an die Wand, guter Mann. Und sagen Sie es nicht zuerst getan. Ich war nur realistisch. Sie sind deprimiert. Stimme von Hernandez, wie er sagt. Ich bin für ihn übrigens. Hier sind Kabel auf die Boden. Bitte? Er sagte, dort sind Kabel auf dem Boden. Ah. Schau, auf dem Boden sind da Kabel. There are some cables on the floor. Ah, ich kann den deutschen Akzent besser verstehen als den französischen, tut mir leid. Du siehst, ich glaube, er ist Spanier. Er ist Spanier. In der Tat Spanier. Ah, Entschuldigung, Europa kenne ich mich nicht aus. Und ja, du siehst, well, we try to make it more simple zwei for you. Dünne Kabel, die so ein bisschen anscheinend tiefer in diesen Eisspalt reinführen und weiter zum Eingang führen. Und als du ein Stück weiter zum Eingang gehst, siehst du zwei kleine Scheinwerfer, quasi fast, die da aufgebaut sind, so auf so zwei Metallplatten auf dem Boden montiert sind und so ein bisschen diesen Höhleneingang anstrahlen. Dr. White, ich bin mir mit dem Titel nicht sicher. Mr. White. Ja? Ist das Ihre Ausrüstung hier? Sieh das ein bisschen an. Ja, das ist sie. Gibt es sowas wie einen Inside-Check? Also ich glaube Psychology. Ja. Hat auch bei den YouTube-Kommentaren Psychology und Psychoanalysis erklärt. Hast du es dir gemerkt? Ich glaube, Psychology ist für Insanity und Psychoanalysis ist quasi Inside. Nee. Doch, ich glaube, ja. Ist mir auch wurscht. Das Sinclair, der alte Hund. Ja, der ist doch geschafft. Hätten wir wohl bei Nacht hier hinkommen sollen, ne? Okay, und deine Assistentin ist auch hier? August, ja, sie ist als erste angekommen. Also gut, dann, ich denke, wenn sie all ihre Ausrüstung hier reinbringen konnten, dann können wir ein paar Leuchtfackeln absetzen. So wie sie es getan haben. Was? Lasst uns in die Höhle gehen, bitte. Wollen wir ich uns friere. Rausgraben? Gott, geht der Deutsche mir auf den Sack. Nun, Und Cloverfield sagt, nun, wenn die anderen noch mehr Ausrüstung haben, sollten da auch Grabungsutensilien drin sein. Es ist vielleicht ein bisschen angenehmer, als unsere Hände zu benutzen. Das sehe ich auch. Ja. Gut, dass ich zwei Paar Handschuhe dabei habe. Natürlich ist man vorbereitet und ich habe so ein kleines Ausgrabungsset dabei mit Pinsel und Skalpell und diesem Schieber. Was man alles dabei hat. Wir haben nicht zwei Jahre Zeit, Herr Professor. Sorry für die Zuschauer. Für die Wände. Für die Stimme in meinem Kopf. Die Wände. Nein, das ist wie in deinem Hand. Charlie! Und ihr seht, wie Hernandez und Cloverfield ein Stück weiter in die Höhle gehen und er sagt, gut, so weit können sie ja nicht sein. Dann lass sie uns suchen. Und hier ist es nicht so windig. Vielleicht finden wir ein paar Spuren. Na. Oder wir folgen dem Verlauf der Höhle. Bis jetzt geht es nur in eine Richtung. In dem Fall. Aber ja, wir kommen auf die Idee zurück. Gut, gut. Macht euren Weg weiter durch die Höhle. Und während der Eingang schmal und unscheinbar ist, wird die Höhle nach innen breiter. Seht, die Wände, die aus hellgrauem Stein gemeißelt sind, sind mit dieser glitzernden, bläulichen Schicht aus Eis überzogen. Und das wenige Licht, das durch den Höhleneingang noch hereinfällt, weit oben, reflektiert. Der Eingang von zwei Scheinwerfern flankiert und Kabel tiefer in das Innere der Höhle reichen, denen ihr jetzt auch folgt. Tiefe Summen ist aus den tieferen Teilen zu hören. Dieses könnte das ein Generator sein? Ab und an seht ihr durch das Eis Schriftzeichen in die Wände gemeißelt. Kann ich erkennen, welche Sprache? Ich würde mir das auch gerne angucken. Ich bin angucken. Sowohl Archäologe als auch Anthropologe, als auch History, als auch Library Use. Dann gib mir als auch Okkult, falls es eine Rolle spielt. Bin ich tatsächlich auch. Nice. Ich bin Akademiker, Doktor und Chemiker. Ich würde mir das auch angucken. Ich bin bitte. Akademiker, Doktor und Chemiker. Das ist eine 89. Das ist weit drüber. Was möchtest du haben? Anthropology. Oh, nee, das kann ich nicht. Das ist das einzige von all den Sachen, die Leon gerade genannt hat, die ich nicht kann. Ich kann Tibetanisch, also ich kann Nepalesisch, meine ich. Das kann ich auch. Ist das Nepalesisch? Das ist Nepalesisch. Was steht denn da? Generell scheint es fast eine Art Willkommensheißung zu sein. Mhm. Du kannst nur wenige Schritte davon lesen. Mhm. Die meisten sind dick mit Eis überzogen, so sehr, dass du die Schriftzeichen darunter nicht erkennen kannst. Teilst nur noch einzelne Stücke, aber es scheint sich um so eine Art lange Grußformel zu handeln. Werter Fremder, diese Höhle, Eis. Das könnte sein, dass es gefährlich oder ungefährlich heißt, ich weiß es nicht. Das heißt, entweder bleibt so lange hier, wie ihr wollt, oder dann irgendwas mit verschwinden, mögen eure Glückseligkeiten. Könntet ihr besser sehen, wenn das Eis verschwindet? Und ich gucke mir mal so an, wie stabil. Können wir hier bitte nichts kaputt machen? Da wäre ich auch dankbar. Und das Ganze endet auf. Haben Sie gerade versucht, eine Keule oder eine Axt von Ihrem Rücken zu ziehen? Ich drehe mich um und sieht eine Spitzhacke und eine Schaufel. Oh, ein Mineur. Es endet auf beiden Seiten mit einem Wort. Ich glaube, er hat dich gerade beleidigt. Und das ist Nirvana. Das ist mir bewusst. Das hier scheint auf jeden Fall buddhistisch zu sein. Ihr geht tiefer in die Höhle. Und kommt jetzt in ein... Kommt jetzt in einen, Leute bitte. Wolltest du das sagen? Kommt jetzt in einen, diesen länglichen Raum. Sich über ungefähr 10 Meter zieht, 3-4 Meter breit. Ihr seht, auf der anderen Seite ist diese hohe, runde Doppeltür aus angestrichenem, in rot angestrichenem altem Holz, die so ein bisschen im Wind klappert. Zu beiden Seiten sind Alkoven in den Wänden, in denen verschiedene Ausführungen der Buddha-Statue stehen. Und in der Mitte des Ganzen, am prominentesten, kniet eine meditierende Gestalt. Darum verstreut sind teils Zelte, zumindest Zeltteile, teils große hölzerne Kisten. Teils Anfänge von einem Stallgerüst. Sieht diese Gestalt lebendig aus? Nein. Ähnelt sie dem Bild, das ich im Kopf hatte, nachdem mir der gute Mr. White von diesem Prozess geschildert hat? Ja, schon. Ähnelt sie der Figur, die ich gesehen habe, am Eingang des Tales? Das Einzige, was du von der Figur gesehen hast, dass sie humanoid aussieht. Ja, okay. Diese Figur hier, seht ihr, hat gräuliche fast Haut, die extrem eng am Gesicht anliegt. Allgemein scheint der Körper, die Haut extrem eng anzuliegen. Ihr seht, es sieht aus, als ob in diesem Körper keinerlei Feuchtigkeit mehr vorhanden ist. Die Augen sind geschlossen, sieht so ein kleines bisschen, weil die Lippen sich so zurückgezogen haben. Scheint durch die Trockenheit, so leicht gelblichen Zähne, schütteres Haar, das immer noch so runterfällt, diesen rot-gelblichen Mantel, den die Figur trägt, und in der Hand eine Kette mit großen Perlen darin, die sie so um die Hände gebunden hält. Ist die Haut vollständig intakt? Ja. Sehe ich irgendwo, oder mach die ruhig. Ich habe nur eingeatmet. Gut. Diese Ausrüstungsteile, die sind unseren wahrscheinlich ziemlich ähnlich, ja? Sehe ich irgendwo Anzeichen eines Kampfes, eine Leiche eventuell, irgendein Körper, irgendwas? Ist einfach nur, sieht ein bisschen aus, als ob jemand angefangen hat, ein Lager aufzubauen. Und du siehst auch ein paar Zelte stehen auf jeden Fall, als du so hingehst und so prüfend mal ein paar aufmachst. Siehst du auch Schlafsäcke und alles sind da schon rein, als ob man vielleicht 1-2 Nächte hier schon geschlafen hätte und dabei war, den Rest des Lagers aufzubauen. Habe ich einen Taschenspiegel? Sure. Gut. Gehe ich mal vorsichtig zu dieser meditierenden Figur. Beschlägt der Spiegel? Merkwürdig. Ich hätte ihren Fukuhila darauf verwettet, dass dieses mumifizierte Etwas nicht mehr lebendig ist. Aber ich weiß ihren Schutzinstinkt zu schätzen. Denken wir mal logisch. Ich möchte ein Lager aufschlagen. Mache ich das um eine Mumie herum? Es scheint der einzige Raum zu sein. Ich gehe zu der Person und führe eine sehr respektvolle Verbeugung aus. Okay. Oh, verbeugst dich einmal. Scheint etwas verloren zu haben. Hast das Gefühl, es zieht so ein bisschen an deinem Kopf. So ein bisschen, als ob... Du hast so ein bisschen das Gefühl, deine Nackenwirbel werden entlastet. Dadurch, dass irgendwas von oben so ein kleines bisschen an deinem Kopf zieht. Für einen Moment. Die Schwerkraft. Komm ich wieder hoch und blicke... ein wenig verdutzt. Und betaste meinen Nacken. Mr. White guckt euch an. So. Nun, ich denke, das hier ist ein guter Ort, um unser Basislager aufzuschlagen. Diesen Fehler hat hier schon einmal jemand gemacht? Nun, Gibt es noch einen anderen Ausgang hier? Es gibt die Tür. Diese große rote. Die große unheilvolle Tür am Ende des Raumes. Ach ja, die hatte ich fast vergessen. Aus Holz, die in einer Eishöhle drin ist. Nun, solche Witterungen wirken mitunter der Erhaltung solcher Strukturen positiv. Deshalb. Soll ich sie aufmachen? Ich weiß nicht. Sollte er sie aufmachen? Ich werde sie aufmachen. Sieht sie denn irgendwie verschlossen aus? Ich meine so mit Schlössern und Siegeln. Seilen. Scheint, Siegeln. Dass ein Riegel vorliegt auf eurer Seite. Allerdings merke ich, dass sie immer wieder so ein bisschen... Wir werden früher oder später herausfinden müssen, was auf der anderen Seite dieser Tür ist. Ich denke, wir sollten uns jetzt herausfinden, bevor wir uns hier häuslich einrichten. Also gut. Und das geht in meinem nicht. Tja. Chlorophyll geht so ein paar Schritte näher. Hebt quasi, wartet auf einen Moment, wo der Wind so ein bisschen runtergeht. Meine Spitzhacke. Hebt einmal... Was glaubt ihr, wo ihr seid? Hebt einmal einen Riegel runter an die Seite und augenblicklich schwingt die Tür so ein bisschen auf und klatscht jetzt gegen die beiden Seiten außen. Ich hoffe, er hat sie ins Gesicht. Immer noch mit enormer Windenergie und schlägt dagegen. Und der Wind. Was ihr draußen seht, ist anscheinend eine große Schlucht, die ungefähr 10, 15 Meter breit ist und so wie Cloverfield nach oben guckt, anscheinend ziemlich tief. Ihr seht, darüber gespannt ist eine alte, klapprige Holzbrücke, aus der die meisten Holzteile anscheinend schon lange rausgerissen wurden. Ihr seht allerdings auch, dass auf der einen Seite und auf beiden Seiten Verankerungen tief in das Eis getrieben sind, an denen Stahlseile gespannt sind. Stoffsinn. Und die sind neu. Häufig dreht sich ja mal um, guckt die Stahlseile an, sagt: Scheint mir, dass die anderen vielleicht schon vorgegangen sind. Scheint so. Aber warum haben sie das Lager nicht zu Ende aufgebaut? Nun, so ein Lager aufzubauen dauert eine Weile. Ich meine, aufgebaut haben sie es. Sie haben ein, zwei Nächte hier drin genächtigt, wenn ich euch richtig verstanden habe. Sie sind einen Tag vor. Einer von euch hat sich angeguckt? Nein, das hier ist nur halb aufgebaut. Die wurden unterbrochen. Meintest du nicht, es sieht so aus, als hätte man schon ein, zwei Nächte drin geschlafen? Das sieht aus, als ob die Zelte und der relevante Teil quasi schon aufgebaut sind. Ja, nur die restlichen Kisten und so, wo halt noch mehr Ausrüstungszeug drin ist. Noch mehr Scheinwerfer, noch mehr Ausgabenszeug, also was ist noch nicht wirklich geöffnet. Ist da übrigens, ja, wir haben ja hier jede Menge Ausrüstung verloren. Ist da noch irgendetwas, was wir gebrauchen könnten? Klettergeschirr, um sich einzuhaken in der Stahlseil, damit die älteren Herrschaften da irgendwie rüberkommen. Gib mir einen... Electric Repair Check. Intelligence wegen Idea. Spot Hidden. Ja, gib mir einen Spot Hidden Check, aber du kannst doch noch 2d10 draufnehmen. Also um 2d10 erleichtert. Geht gut. Und 12 drüber. Das ist eine 0. Nee, das ist eine 10. Aha. 3 drunter. Okay. Ja. Guckt sich so ein bisschen um. Und machst ein paar von den Kisten auf und findest nach kurzer Zeit quasi so Hüftgeschirr, dass man an beiden Seiten einmal quasi mit so Karabinerhaken an diese Teile anbringen könnte. Wundervoll. Während er die Kisten durchsucht, würde ich nochmal zu der prominenten Person in der Mitte gehen. Die hat ja eine Perlenkette. Da würde ich auch mich gerne anschließen, tatsächlich. Was sind das für Perlen? Kann ich das ausmachen? Also aus was das ist oder ob die irgendwie... Weiß nicht. Also du siehst, die sind aus einem schwarzen Stein. Stein ist tiefschwarz mit so leichten weißen Schlieren teils drin. Und es erinnert dich an diese asiatischen Gebetsketten. Vielleicht sollte sich der Geologe das einmal anblicken. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Und ich würde gerne, während er sich den Weg rüber macht, aus reiner Routine feststellen, ob dieses Wesen mit einem leicht Herzflattern, hoffnungsvollen Gefühlen in der Brust, ob es überhaupt menschlich ist. Okay, gib mir einen Anthropology-Check. scheint unmenschlich zu sein. Und leicht enttäuscht wende ich mich ab. Nun, ich denke, wir können aufbrechen. Gut. Wenn die Herren Doktoren und Professoren bitte dieses hier anlegen würden, damit wir sicher über diese Schlucht kommen können. Durchaus. Und legt sich das an. Du siehst, es scheint relativ souverän da drin zu sein. Kriegt das Ganze schon gut hin. Scheint nicht das erste Mal zu sein, dass er sowas gemacht hat. Cloverfield neben ihm trottet so ein paar Schritte nach vorne und macht seine Haken an den Seiten fest, seine eigenen an den Seiten fest und die beiden beginnen, die Schlucht zu überqueren. Ja, dann fangen auch an, mich einzugeschirren. Ich schau mir noch einmal die Perlenkette an. Auszuwerten, was das für ein Gestein ist. Gib mir einen. Es gibt sonst auch Basic Science als Ding. Ja, ist irgendwo zwischen Archaeology und Basic Science. Ne? Ich kann einfach den Mittelwert nehmen. Aus dem Wald. Komm, wir berechnen den schnell. Gib mir gib mir ein Basic Science. Das ist eine 95. Das ist knapp drüber. Ich weiß ja, dass das asiatische Gebetsketten sind. Ja. Weiß ich, aus welcher Variety of Gestein die dafür immer nehmen? Ja, aber das scheint keine davon zu sein. Jetzt geht er gerade. Ich würde diese Kette gerne mitnehmen, wenn gerade jeder damit beschäftigt ist, sich da lang zu hangeln, einzuklinken und so weiter. Okay. Ich stehe auch noch dabei. Also solange es gut, dann warte ich den Moment ab, in dem du dich abwendest. Und mache mich dann daran. Wenn dieser Moment sich nicht gibt, lasse ich es. Ich wollte jetzt eigentlich, wie Johann heißt er, ne? Ja. Ich wollte jetzt Johann sagen, ein bisschen bei den Händen. Du müsstest halt so ein bisschen ziehen, um sie auszukriegen. Aber ich muss jetzt nicht die Finger aufbrechen oder so. Also er hält sich schon in beiden Händen. Ja, lass ich's. Okay. Gut, so. Klingt ihr euch alle. Leute. Guckt mich nicht an. Klingt ihr euch beide einmal ein und überquert jetzt auch diese Schlucht. Auf der anderen Seite angekommen, seht ihr Gruppe und vor euch eine weitere dieser Türen, diese hier gelb angestrichen allerdings und auch schon die guten Jahre deutlich hinter sich. Klappert auch so ein bisschen im Wind. Cloverfield macht sich daran, die zu öffnen. Und ich möchte übrigens Folgendes nochmal betonen. Die erste Tür, durch die wir gegangen sind, war von außen verriegelt. Wenn sie vorgegangen sind, wer hat die Tür von außen verriegelt? Innen, aber ja. Also von der Seite aus, von der wir gekommen sind. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. War das unser mumifizierter Freund? Ich glaube, ihr habt ein paar zu viele Gruselgeschichten gelesen. Wer weiß, wer es war. Vielleicht ist jemand die Tür verschlossen und ist danach in den Schnee rausgegangen und ist vereist. Das ist natürlich weniger gruselig. Das wäre die logische Erklärung. Habe ich das Gefühl, dass er in dieser Antwort ein wenig... Also sucht er nach dieser Antwort oder kommt die einfach so... Also er muss sich schon überlegen, was der Grund sein könnte. Okay, also das kriegt man mit. Okay. Tür vor euch schwingt auf und vor euch liegt jetzt ein im selben hellgrauen Stein gearbeiteter Gang. Ihr seht auf dem Boden... Jetzt im Wind so ein bisschen flattern ein paar grob gewebte Teppiche. War diese Tür auch von der Seite verriegelt, aus der wir gekommen sind? Ah, nein. Dir scheint tatsächlich, dass er einen Stab nehmen musste, was ähnliches, um einmal den Riegel von der anderen Seite zu entfernen. Sie geht jetzt diesen hellgrauen Steingang das Mal entlang. Lauft und er lauft, bevor sich das Ganze öffnet. Vor euch seht ihr einen enormen viereckigen Raum, der 30 Meter, ungefähr mal 30 Meter misst. Das ist enorm. Das Ganze läuft nach oben zusammen und endet in einer großen Kuppel. Ihr seht, außer dem Gang, den ihr jetzt reingemacht habt, auf der rechten Seite einen Weg raus, auf der linken und in der Mitte. Allerdings seht ihr, dass anscheinend zwei davon, der nach links und der nach vorne, als ihr so ein bisschen zur Seite guckt, verschüttet sind. Seht außerdem in der Mitte des Raums mehrere Treppenstufen, die zu einem enormen Podest hochführen, das zuerst auf zwei Ebenen steht und in der Mitte davon ein großer Altar. Ansonsten scheint der Raum fast komplett kahl zu sein, bis auf ein paar Feuerkörbe und Fackelhalter an den Seiten. Ich würde mal auf den Altar zugehen. Ich auch. Okay. Mir den von nahem anschauen. Machst ein paar Schritte die Stufe hoch und siehst tatsächlich auf dem Boden dieses Stücks vor dem Altar ein Relief, das anscheinend so etwas wie eine Pilgerreise zeigt. Siehst mehrere Stationen, siehst eine Gestalt, die sich über dieses Relief bewegt und am Ende einfach was aussieht wie stilisiertes Licht. Einfach nur. Die Gestalt ist die Humanoid? Ja. Ist das komplett ersichtlich oder muss man da noch, also ist das so ein bisschen wie dieser Schriftzug, der teilweise irgendwie zugefroren ist? Oder Teile scheinen rausgebrochen zu sein oder von der Zeit einfach nicht mehr so sichtbar. Allerdings der Großteil davon ist im Vergleich noch zu erkennen. Okay. Kannst mir allerdings mal einen Spot-Hidden-Check geben. Das ist eine 84 und damit wieder knapp drüber. Die Feuerkörbe und Fackelhalter. Sehen die so aus, als wären nicht vor kurzem benutzt worden? Oder sieht das so aus, als wäre das schon länger her? Also, merkst du, als du hingehst, scheint Holz da drin zu sein. Aha. Allerdings, als du es anfängst, merkst du, es ist komplett gefroren. Hm. Das bräuchte schon enorme Anfangshitze, um das Ganze zum Brennen zu bringen. Naja, aber wie lange liegt das hier wohl schon? Gib mir ein... Also ist es neuer oder... Also ist es so, als wäre es irgendwie vor ein paar Wochen vielleicht noch benutzt worden oder... Scheint auf jeden Fall eine Weile nicht mehr benutzt worden zu sein. Hm. Gut. Johann war euer Name, nicht? Mhm. Ich weiß, ihr seid als Geologe wahrscheinlich bewanderter als ich in solchen Sachen. Diese Kette, diese Gebetsperlenkette, ich habe schon viele von diesen gesehen, aber diese scheint mir nicht aus dem herkömmlichen Material zu sein, aus dem diese Ketten normalerweise hier sind. Das ist richtig. Hat euch eure Expertise ein bisschen weitergebracht? Leider nein. Anscheinend sind meine Sinne ein wenig getrübt durch die dünne Luft hier oben. Verständlich. Na, ein Glück, dass wir nicht nur eine Geologin dabei haben, Sie? Sie. Ich habe einen Blick geworfen. Sei mir die Steinis Obsidian. Ich dachte, er wäre nur ein bezahlter Schläger. Sie sind auch Wissenschaftler. Das ist Hernandez. Hernandez. Ja. Nee, aber Mr. Cloverfield ist der Schlägerboy. Ich dachte, Hernandez wäre auch ein bezahlter Schläger. No. Oh. Ich habe studiert an der University of Boston. Okay, ich da drüben ja jetzt auch Universitäten. Sie ist Obsidian, nennt es auch Vulkanglas. Kommt sehr oft vor in Südamerika. Sehr bien gemacht, zum Beispiel Waffen, Messer, ähnliches daraus. Ist extrem scharf, man sagt Obsidian, man kann spitzen bis auf ein Molekül. Ist wo Skalpell im Operationsraum ist, schartiges Metall, Obsidian kann sein, so scharf. Es ist zwischen die Moleküle schneidet. Wunden können deutlich einfacher verheilen. Aha, das ist ein interessanter Fakt in diesem merkwürdigen Raum. Ich habe immer noch einen Obsidiansplitter irgendwo in meinem Daumen, nachdem ich mit einem Skalpell meines Vaters gespielt habe. Ich würde nochmal in diesem Relief, ich würde mich da ein bisschen näher mit beschäftigen, so mal so ein bisschen gucken, so die Stellen, die so vielleicht so ein bisschen verwittert sind, so ob ich da irgendwie mit diesen Buschelpinseln oder irgendwie, ob ich das ein bisschen erkennbar machen kann oder ob irgendwie was drunter liegt oder so. Okay. So ein bisschen abkratzen oder mal. Während die Herren da archäologische Ausgrabungen spielen, werde ich mal den Ausgang sichern, den einen, der noch nicht verschüttet ist. Okay, du siehst, der nicht verschüttet ist, ist verschlossen von einer enormen Steintür. Hm. Ist ungefähr 3 Meter hoch. Und wenn du so ein bisschen durch die Ritze guckst, scheint auch mehrere Zentimeter dick zu sein. Sind die Wände einfach nur kahl oder sind da auch Schriftzeichen oder Malereien oder irgendwie sowas? Sie ist hauptsächlich kahl. Hm. Manche sind mit Teppichen behangen, aber durch die Mitte zieht sich einmal quasi so ein großes Relief einmal durch den gesamten Raum über diese 30 Meter Wände. Scheint dieses Relief etwas zu erzählen? Also gibt es irgendwie eine Handlung oder ist es ein Schriftzug oder... Als du es dir anguckst, siehst du, dass es sich scheinbar mit den verschiedenen Arten beschäftigt, wie Leute versucht haben, Erleuchtung zu finden. Und tatsächlich, was dich wundert, mit verschiedenen Hochkulturen. Du siehst sowohl, was aussieht, es ist teils noch angemalt, teils siehst du nur den blanken Stein darunter. Aber du siehst über alte, wirklich alte Naturgötter aus anscheinend Prä-Neuzeit-Zeiten. So. Das bringt ja Prä-Neuzeit-Zeiten. Siehst du über, was du anscheinend erkennst als kreuzzugartige Helme und Rüstung, über Inka- und Aztekenmalereien, über diese stilisierten Schlangengestalten und all sowas, über teils, nordgermanische. Und wurde der Kunststil dieser Kulturen emuliert oder ist es in einem Stil gehalten, um diese anderen Kulturen darzustellen? Es scheint in einem Stil gehalten sein, um diese Kulturen darzustellen. Okay. Es ist quasi so ein fortlaufendes Ding, was immer anscheinend in... was immer darin zu enden scheint, dass es nicht funktioniert. Mhm. Immer irgendwas, was quasi den Mensch von Gott fernhält oder von der Göttlichkeit. Und im Endeffekt führt das halt einmal rum bis auf die andere Seite und da beginnt das Ganze von vorn. Aber es gibt kein Ende. Also es scheint keine Lösung gefunden worden zu sein. In diesem äußeren Relief scheint es keine Lösung zu geben. Würde ich gerne mit diesem Wissen in die Mitte gehen und gucken, ob sie das Ende in der Mitte gefunden haben praktisch. Okay. Ihr beiden seht in der Mitte, diese Geschichte in der Mitte scheint sich quasi damit zu beschäftigen, dass Erlösung immer innen gesucht wurde, ja, aber nicht tief genug quasi. Dass es immer darum ging, etwas zu sein oder etwas zu geben oder etwas Bestimmtes zu tun und die Lösung dieses Reliefs, in diesem Fall, wo am Ende dieses strahlende Licht eingraviert ist, scheint sich komplett vom Sein zu lösen. Scheint sich komplett, allerdings in einer anderen Form, als man es normalerweise in den Tempeln sieht, scheint sich komplett von der Körperlichkeit zu lösen, von der Sehkraft zu lösen, von der Hörkraft zu lösen, von der Körperlichkeit an sich zu lösen. Ist das Relief in der Mitte, aber es ist komplett abgekapselt vom Äußeren, also sonst würde ich, also ich würde einmal gucken, ob es irgendwie, weiß nicht, in der Ecke oder ob es irgendwie eine Symbolik gibt oder so, die in irgendeinem Schritt dieses Reliefs irgendwie Richtung Mitte deutet. Also als wenn jemand... Es ist der Mittelpunkt. Also es deutet durch den Aufbau eindeutig in die Mitte. Also du hast etwas, was es umgibt, das ist endlos und du hast in der Mitte das Zentrum, auf das alles zuführt. Du kannst mir nochmal einen Spot hinschicken. Ja, ich frage mich halt, ob es quasi... Mach erstmal. ob es quasi an irgendeinem Schritt dieser Versuchungen... Die Möglichkeit gab, quasi tiefer zu kommen, die man einfach nur nicht genutzt hat, oder ob das hier drin komplett abgekapselt von allen Versuchen ist, die es gab. Also ob es quasi, spielt das da eine Rolle? Ja, ob es quasi einen inneren und einen äußeren Ring gibt oder quasi eine Spirale. Aber wir müssen den Zusammenhang von innen und außen halten, also von dem äußeren Ring und dem Mittelpunkt halt noch finden. Ich glaube, du denkst zu kompliziert. Ich glaube, es gab all diese Versuche und in der Mitte ist die Wahrheit, ist das, was letztendlich. Ja, deswegen frage ich ja, ob diese Wahrheit quasi abgekapselt ist oder ob es irgendeinen malerischen oder anderen symbolischen irgendetwas gibt. Gib mir noch einen Spot in Check. Das ist ein Success. Und begibst dich um das Ganze nochmal rum, guckst dir die Reliefs an, kriegst dir das Ganze wirklich ein, versuchst die einzelnen Stadien nachzuvollziehen. Es ist immer quasi Theorie, Ausübung, Verlust. Mhm. Failure. Ja. Bis du irgendwann in die Mitte kommst und das Ganze siehst. Und du siehst dieses ganze Relief. Ist anders aufgebaut, aber du kannst irgendwie nicht wirklich beschreiben, wie. Und du guckst dir die ganze Plattform nochmal an, guckst dir den Altar an und in dem Moment siehst du, dass an der Unterseite von diesem Altar so ein kleines Stück Stein rausgebrochen scheint. Und nicht aus dem Altar, sondern aus dem Stein davor, auch ein Stück von diesem Relief. Und als du da runter guckst, siehst du, dass da unten, dass da drunter Luft zu sein scheint. Ist das, also spür diesen Luftzug sozusagen dann, oder wie? Oder da ist einfach nichts drin? Also als du runter guckst und deine Hand so ein bisschen runter reinpackst, merkst du, unter diesem Altar scheint nichts zu sein. Ah, okay. Hudson, habt ihr irgendwelche Spuren der anderen gefunden? Bisher nicht. Schau mal kurz. Ich habe mir eher Sorgen gemacht, wie wir hier wieder rauskommen, aber... Schauen wir mal. Na? Survival-Check. Survival, noch schlechter. Nein, nee, nicht so nein, gut. Bisher nichts. Cloverfield? Ich sehe im Staub ein paar Spuren. Allerdings scheinen die zu wirr zu sein. Die sind wahrscheinlich ähnlich aufgescheucht rumgelaufen wie ihr. Also... Aber ich glaube, im Gegensatz zu den anderen haben wir etwas gefunden. Kann ich diese Platte, also kann ich da irgendwo anfassen und versuchen zu ziehen, also es freizulegen? Du könntest versuchen, dich gegen den Altar zu stemmen. Ich versuche das. Okay, gib mir einen... Gibt's irgendwas, was rein Strength ist? So? Ja, Strength. Well. Bin ich halt richtig gut drin. Ich bin im Moment nicht sicher, ob man das auch einfach checkt. Ja. Ich weiß nicht wie, aber es ist halt tatsächlich ein Success. Nichts Kritisches, aber es ist ein Success. Okay. Ihr seht, wie Mr. Turner sich einmal mit der Schulter gegen den Altar stemmt und schreckst so ein bisschen hoch, als diese hörst. Nicht besonders laut, aber so ein bisschen dieses Protestieren von Stein. Das Ganze, du hast auch so ein bisschen das Gefühl, wie wenn du was eindrückst, was von einer Feder gehalten wird oder so. Das Gefühl, da ist irgendein Gegengewicht. Aber du drückst und setzt etwas ein, guckst nach unten und siehst jetzt unter dir einen Schacht, der nach unten geht. Eine Leiter anscheinend, die rudimentär an die Seite gepackt ist. Und Fackeln, die da drin brennen. So. Scheint, als wäre das ein glorreicher Tag für die Aufgescheuchten, Mr. Wyatt. Sie sind aber leicht zu beleidigen, das wird lustig. Was? Was ist denn? Ich war noch beim ersten Relief. Nun, ich bezeichne gern alles auf, was ich sehe. Was haben wir hier? Einen Durchgang. Mit brennenden Fackeln. Anscheinend haben die anderen den auch gefunden. Wollen wir hoffen, dass es die anderen waren? Oder hoffen wir, dass es eine intelligente Rasse von Schneeaffen ist? Wenn einem das Geld zu Kopf steigt. Diese Leiter sieht äußerst wirklich aus. Ich denke, ich werde zumindest noch für einen kleinen Moment hier oben bleiben und mir den Raum angucken, bevor ich... Wir bleiben noch zusammen, lieber Herr Mr. Gesangsverein. White. An dieser Stelle würde ich vielleicht tatsächlich gerne einen... Cloverfield könnte bei mir bleiben. Psycho-Analyse-Check würfeln, weil ich ungern Leute in meinem Rücken habe, tatsächlich. Okay. Fun Fact, ich habe bis jetzt nur meine Hobbys benutzt und ich komme einfach nicht dazu, diese... Hi! Na, doch nicht. Obwohl, es ist eine... 40. 40? Mhm. Es ist keine 0,4, schade. Nein. er wird wohl die Wahrheit sagen, I guess. Gut, ja, seine Schädelform kommt mir sympathisch vor. Er hat dieses sehr, sehr wirklich warme Lächeln eines alten Mannes, der gerade einfach sehr gerne dabei ist, zu tun, was er gerne macht. Ich verstehe. Er ist einfach froh, dabei zu sein, sagst du. Okay. Nun Alexa, gut. Er hatte vorher die ganze Zeit so ein bisschen diesen, ich bin zu alt für den Scheißblick. Und jetzt ist er einfach so. Okay. Oh, es gibt irgendwas, wo ich irgendwie 8 Stunden drin bleiben kann, okay, um einfach nur Sachen abzumalen und mir irgendwie zu überlegen, was das bedeuten könnte. Spüre ich dieses, also habe ich immer noch dieses, oder jetzt gerade, als ich diesen Altar bewegt habe oder auch als ich diese Reefs angeguckt habe, genauer, habe ich wieder dieses Gefühl, dass mir irgendjemand so ein bisschen den Nacken weitet? Es ist so ein bisschen allgegenwärtig jetzt, aber leichter als vorher. Okay. Wie sehen die Leiter aus? Ja, schon wackelig. Haben wir Seil dabei? Klar. Haben wir die Möglichkeit, das da oben festzumachen? Könntest du am Altar festmachen? Dann machen wir es am Altar fest. Okay. So ein bisschen ziehst den Knoten fest. Und Clover viel sagen. Ja, ich werde bei dem Alten bleiben. Besser. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, um in Verbindung zu bleiben? Der wirft dir ein Walkie-Talkie zu. Oder ein Laufi-Sprechi, wie wir es nennen. Er sagt. So, wundervoll. Lieber, dass wir hätten die Person. Die Lieutenant ist ja sagen: Sieg, werde mich mit ihnen nach unten bewegen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Ja, dann klettern wir doch mal runter. Gut. Warum nehme ich die Würfel in die Hand? Nein, wir klettern einfach. Gib mir einen Kletter-Check. Und so klettern die einzelnen Sprossen runter. Und obwohl sie am Anfang sehr schwierig begehbar ausgesehen haben, scheinen sie doch ein bisschen stabiler zu sein, als ihr halt zuerst erwartet hättet. Steigt tiefer und tiefer, die Leiter ist bestimmt 6-7 Meter lang. Vor ihr unten jetzt auf leicht rutschigem Eisboden ankommt. Ihr seht, hier hat das Ganze wieder den Anschein einer natürlichen Eiskaverne. Weniger bearbeitet wie oben. Allerdings seht ihr immer wieder in den Wänden Fackelhalter, die so ein Stück rausragen. Tatsächlich sogar noch ein Stück aus dem Eis raus. Und Flammen nach oben geben. Allerdings scheint das Eis nicht zu schmelzen. Sind die Fackeln alt? Oder hat man da so Leuchtfackeln reingepackt? Du siehst, die meisten der Fackeln scheinen alt zu sein und zu brennen. Manche sind durch Leuchtfackeln ersetzt. Ne? Ich würde mir gerne eine von den Leuchtfackeln nehmen. Okay. Wenn wir diese Leiter runterklettern, da sind ja, also wie breit ist diese Kaverne? Wie kann man sich das vorstellen? So Kaverne ist ungefähr so Durchmesser, weiß nicht, 60, 70 Zentimeter. Also wirklich so ein kleiner Tunnel. Da ist so 1,5 Meter breit ungefähr, 2 Meter hoch an dieser Stelle. Okay. Ja, ich würde mir, wenn wir kurz vor Ende der Leiter sind, würde ich mir halt, also wenn ich rankomme, halt beim Unterklettern eine Fackel mit rausnehmen. Und das Eis schmilzt nicht. Zumindest das, was unter diesen Fackeln hängt, scheint nicht zu schmelzen. Wird so ein bisschen angerußt, aber scheint nicht zu schmelzen. Die alten Fackeln, sind das, also sag mir rechtzeitig, wenn ich mich jetzt an irgendwas aufhänge, also kein Problem. Aber sind das halt so Eisendinger, die halt irgendwie reingepackt wurden und da drin ist irgendein Brennstoff, der brennt? Oder sind das wirklich so Holzsachen und da oben ist so, sind so ein paar Lumpen mit irgendwas getränkt scheint und das so brennt? Scheint so Bambusfackeln zu sein, die mit Lumpen umwickelt sind. Okay. Also gut. Ist das hier? Ich muss mir jetzt eine Fackel aufschreiben. Das Inventory. Du gut. Darfst ihr hört allerdings in dem Gang immer wieder so ein Psch. Anscheinend das Tropfen von Wasser. Ja, das guckt euch an, sage. Ja, nun. Ja, geht voran. Sie? Macht einen Schritt weiter, versucht sich ein bisschen so am Gang vorbei zu drängen an euch. Und das ist, ja, ich komm nach vorne und gut. Bewegt sich weiter und weiter durch den Gang, ihr alle kommt hinterher, bevor ihr jetzt 10 Minuten später ungefähr durch diese Eiskaverne lauft. Bevor ihr jetzt an eine weitere, schmalere von diesen Doppeltüren ankommt. Diese hier ist nur ungefähr auch 1,5 Meter breit, allerdings auch eine von diesen Doppeltüren. Und ist nicht verriegelt, aber ihr seht da drauf, was anmutet wie eins dieser alten japanischen Siegel. Auf dem allerdings palesische Schriftzeichen stehen. Was steht denn da? Nirvana. Anscheinend ist hier das Nirvana. Ich hatte es mir ein bisschen spektakulärer, grandioser vorgestellt. Ich mir etwas selbstloser. Das ist vielleicht das Zentrum, an dem sie Selbstmord begehen und dann ins Nirvana übertreten. Wer? Na sie. Die Mönche. Dieser Kult. Na, ihr seid... Ist diese Tür immer noch versiegelt oder scheint das Siegel gebrochen zu sein und jetzt ist es wieder zu... Die Tür scheint versiegelt zu sein. Wo sind diejenigen, die vor uns hier waren? Sie scheinen nicht durch diese Tür gegangen zu sein. Und trotzdem sind hier diese neueren Fackeln. Sind das Fackeln von uns? Also sozusagen... Also unter der Annahme, dass alle Fakten dieser Expedition richtig sind, könnten es theoretisch nur Fackeln von euch sein. Nun... Jetzt können wir einmal ganz kurz alle Fakten sammeln. Wir stehen gerade zu. Ich möchte auch bitte. Also, fünft Hernandez. Sie. In einem sehr engen, dunklen Gang und die Fakten beginnen keinen Sinn zu machen. Können wir bitte so schnell wie es geht eine Hypothese und im besten Fall auch eine funktionierende Theorie entwickeln, was hier vor sich geht? Okay, sammeln wir erstmal die Fakten. Wir sind hier in dieser Höhle, an deren Eingang ein mumifizierter Mönch saß, in den Resten der. Eines Lagers. Halb aufgebauten Lagers. Nein, ein Lager, das aufgebaut war, das genutzt wurde, das aber nicht komplett errichtet wurde. Sag ich ja, halb aufgebaut. Ja, nur wichtig, es wurde genutzt. Sie wurden nicht während des Aufbaus oder die irgendetwas. Die scheinen freiwillig aufgebrochen. Allerdings war die Tür von innen versiegelt. Ja, von der Seite, aus der wir kommen. Von der Seite, aus der wir kommen. Das heißt, jemand muss zurückgelassen worden sein, der das hinter ihnen verschlossen hat, der dann auch verschwunden ist. Es war nicht derjenige, der in der Mitte saß, weil er hatte andere Kleidung an. Andere Kleidung, was bedeutet das? Naja, er hatte so eine Mönchsrobe an. Ja. Und die Gebetskette in der Hand und er schien alt zu sein. Er scheint schon längere Zeit da zu sein. Es scheint kein Überbleibsel unserer Expedition zu sein. Nein, dass der nicht mit der Expedition dahin gekommen ist, ist mir klar. Nein, nicht, dass ihr dachtet, dass einer von denen da geblieben wäre, sich da hingesetzt hat und einer von dem Selbstmordkultisten hier geworden ist. Entschuldigung, sind wir bei Selbstmordkultisten hier schon angelangt? Nun, ich dachte, ihr wüsstet... Ja, welche als Kultisten. Ich dachte, ihr wüsstet... Ich bin hier, um ein paar Tiger zu erschießen oder sowas. Grundlegend geht es darum, dass sich hier anscheinend eine Splittergruppe des buddhistischen Glaubens aufgehalten hat, die dachten, durch eine Art rituellen Selbstmord ins Nirvana zu finden. Das ist die Kurzversion. Dieser Mönch, den wir da vorne gesehen haben, einer von ihnen, höchstwahrscheinlich. Der Raum, in dem wir vorhin waren, grob ging er darum, dass über die Geschichte der Menschheit immer wieder Leute, Gruppen, Glaubensrichtungen versucht haben, zur Erlösung, zum Nirvana, zur Unendlichkeit zu kommen und sie sind alle gescheitert. Das Zentrum scheint der Weg zu sein, wie es geklappt zu hat. Scheint der Weg zu sein, wie es geklappt das zu haben scheint. Klar war. Wir sind durch das Zentrum gegangen. Wir befinden uns auf dem Weg ins Nirvana. Wo sind unsere Leute? Zurück zur Faktensuche. Sind sie vielleicht durch die Tür gegangen, die dort oben war? Möglich. Ihr, beziehungsweise sie haben sich den Altar angeguckt. Haben sie Spuren gefunden, dass jemand anders diesen Mechanismus vielleicht schon ausgelöst haben könnte? Oder sind wir die Ersten seit x Jahren, die diesen Mechanismus ausgelöst haben? Diese Fackeln sprechen dagegen, dass wir die Ersten waren. Nächster Fakt, guter Punkt. Wenn ich mich an diesen Abstieg, an diese Leiter erinnere, mir ist ja aufgefallen, also es ist ja eingerastet. Habe ich irgendwie, also wenn man diese Leiter dann runtersteigt oder dementsprechend erklimmt, war irgendwo etwas, was aussah wie ein Mechanismus, der es quasi wieder, also der, von dem man es von unten hätte aufmachen können oder verschließen? Anscheinend nicht da drunter. Also nicht da, wo wir... Ach ja, hat es sich hinter uns wieder verschlossen, seitdem wir runtergegangen sind? Das wird... Ich habe zumindest nichts gehört. Okay. Also, sie können durch die Tür gegangen sein. Ich weiß nicht, wie sie bewegt haben. Sie ist groß und schwer. Ich habe jetzt nicht nach einem Öffnungsmechanismus gesucht. Es war diese riesige Steintür, richtig? Richtig. Gut. Der Altar scheint mir schwer von unten heraus zu schließen zu sein. Das heißt, vielleicht ist irgendjemand von denen wieder zurückgekommen, hat die Tür versiegelt, ist wieder nach oben geklettert und hat den Altar wieder auf das Loch geschoben. Und ist dann durch die Steintür gegangen? Nein, ist dann raus. Vielleicht ist das dieselbe Person, die wieder hochgegangen ist, die andere Tür versiegelt hat, die dann draußen im Schnee gestorben ist. Ja, wir haben ja immer noch die... Wir haben immer noch eine Person, die verschwunden ist, nachdem sie sich die Mühe gemacht hat, die Tür zu schließen. Naja, auf jeden Fall wurden wir... Naja. Also ich glaube nicht, dass... Ich bin mir relativ sicher, dass wir auf dem Weg hierher beobachtet wurden. Wovon? Das Gefühl habe ich allerdings auch. Wovon? Nicht von einem intelligenten Schneeaffen, leider. Es tut mir sehr leid, Sie enttäuschen zu müssen, Herr Doktor. Herr Doktor, sage ich auch auf Englisch. Ich würde sagen, es war jemand. Sie sind unser Sicherheitstyp hier. Ja. Meinen Sie nicht, dass es Teil Ihrer Jobbeschreibung wäre, uns rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass wir beobachtet werden? Ich war mir nicht sicher, was ich gesehen habe. Wie können Sie sich nicht sicher... Ich bin jetzt gerade hier in einem Selbstmordkult. Nein, wir sind nicht der Selbstmordkult. Ich weiß es doch nicht. Warum haben Sie mich hier hingebracht? Vielleicht wollen Sie mich... Oh Gott. Okay, das heißt... Die Frage ist jetzt... Oh Gott. Hören Sie auf, diese Streicheln zu kauen! Sie machen sich verrückt! Nein! Das heißt, entweder brechen wir jetzt diese Siegel auf... Ich würde gerne einmal horchen, so Richtung Tür, ob nach der ganzen Commotion, die hier verursacht wird, ob irgendeine Form von Bewegung, Kontergeräusche, ob da irgendetwas Reaktion darauf zeigt, dass die hier laut sind oder dass wir da sind. Gib mir einen Listen-Check. Wir haben eigentlich geflüstert übrigens. Nein, nein. Oh, it's a no-no for me. Das ist nur Stille. Okay. Hernandez! Sie. Ist das Ihre erste Expedition mit Gentleman White? No. Benimmt er sich normalerweise ähnlich oder ist er besonders verdächtig, merkwürdig, irgendetwas gerade? Müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass wir hier in die Bredouille gebracht werden? Nun, ich bin ehrlich, Senior Sinclair ist normalerweise der etwas exzentrischere von den beiden. Er läuft auf jede Möglichkeit zu... Mr. White ist eher der Bedachtere. Er überlegt, er setzt sich lange hin, er hat ursprünglich Kunst studiert. Sinclair und White hatten einen großen Streit. Sie. Es reimt sich also, es ist wahr. War es ein wissenschaftlicher Disput oder war es eine persönliche Auseinandersetzung? Nicht, dass Sinclair gesagt hat, haha, komm hierher und hier findest du das Nirvana und jetzt rennen wir hier rein und werden gefressen von... Humanoiden. Nein, die haben nichts davon gehört. Ja, Mr. Sinclair hat einen großen archäologischen Fund von Mr. White als seine eigene verkauft. Ein großes Museum. Also Mr. White hat eher Grund, pissig auf Sinclair zu sein, als Sinclair auf White. Großer Grund. Mr. Sinclair hat viel, viel Geld mit dem Fund gemacht. Also hätte er Mr. White... Grund, Sinclair in den Code laufen zu lassen. Verzeiht. Sie, aber Mr. White ist ein Mann, der auf seine alten Tage ist ein bisschen Vergebung geworden, gefestet. Nun gut. Die Fakten reichen nicht aus, um davon auszugehen, dass hier irgendjemand verhungert. Ich schaue mir mal die Tür an. Ist die aufzumachen, ohne dass man dieses Siegel bricht? Es ist eine Doppeltür. Mhm. Das Siegel ist genau in der Mitte auf die Tür gepackt. Ich würde mich gern unter die Schriftzeichen der einen Tür stellen und anfangen, so für mich einfach ganz leise so eine sehr stille Haltung einzunehmen und so das Wort Nirvana zu denken, tief in mir drin. Also quasi wie ein Mantra, aber halt nicht ausgesprochen. Du willst meditieren. Sozusagen. Und der Erste hat sich das Höhlenfieber geholt. Das musste irgendwas passieren. Du willst dich an die Tür stellen. Ja. Okay. Könnt ihr feststellen, wie und alt das Gestein um uns herum ist? Oder braucht ihr dafür Messinstrumente und Krimskrams? Das wird eher schwieriger. Ich guck's mir aber mal. Basic Science Check. Du würfelst das so gut. Die würfeln heute. Ich hab noch kein einziges Mal geschafft, irgendwas heute. Ich muss mehr Lego Rock Raiders spielen. Ja, das gute Hirnsagen. Also, wir gehen durch die Tür, oder wir gehen zurück, oder wie ist die Plan? Jetzt sind wir so weit gekommen. Bevor ich in einem buddhistischen Selbstmordkult irgendetwas aufbreche, wo das Wort Nirvana draufsteht, würde ich gerne diese andere Tür ausprobieren, wo nicht Nirvana draufsteht. Also, wenn ich dies eine Selbstmordkult, wer könnte noch ein Leben sein, um uns gefährlich zu werden? Vielleicht. Bevor ich in einem buddhistischen Tempel von einem Selbstmordkult eine Tür aufbreche, wo Nirvana draufsteht, möchte ich gerne eine andere Tür aufbrechen, wo nicht Nirvana draufsteht. Und wer weiß, vielleicht hat sie etwas in den Selbstmord getrieben und auch dem oder das würde ich ungern begegnen. Einem intelligenten Schneeaffen vielleicht? Den würde ich sehr gerne begegnen. Chupacabre. El Chupa... Ich dachte, ich habe ihn gesehen! Er sucht ihn schon sehr lebendig. Er hat unsere Ziegen... ausgelutscht. Er war auf die Farm meines Vaters. Er hat gesucht in die Scheiße von die Ziege. Er hat ihn nicht gefunden. Aber wir sind doch hier nicht in Mexiko. Ja eben! Erzählt das dem Mexikaner! Ey, Chupacabre hat meinen Vater getötet. Ich werde ihn finden und ich werde ihn auslutschen. Moment. Also fass ihn. Wir gehen nach oben und probieren die andere Tür aus. Zuerst mal. Im schlimmsten Fall haben sich die da oben mittlerweile auch in mumifizierte Mönche verwandelt und wir sind dem Mysterium einen Schritt näher gekommen. Also hey, merke ich, ob meine Meditation irgendwie auf ein Echo stößt? Scheint. Man hört die ganze Zeit. Nicht so richtig. Echo. Echo. Echo. Herr Drexler, können Sie bitte auf? Echo. Also gut, dann wir gehen zurück. Gentlemen, einen Moment. Ja? Ja. Dieses Relief da oben hat uns gezeigt, dass Der Weg zum Nirvana ist, ja. Und vor uns ist eine Tür, auf der steht Nirvana. Und alles andere war vergebens und ist im Fehlschlag geendet. Warum sollten wir aus dem Inneren wieder heraustreten? Weil ich hier nicht auf einer spirituellen Reise bin, um meinen Körper zu mumifizieren, sondern weil ich hier auf einer Expedition bin, um Geld zu verdienen, um meinen verfickten Hubschrauber wieder zu reparieren. Und seine Alkohol- und Spielsucht zu fördern. Das auch, dann aber später und in der Reihenfolge. Vielen Dank, Sven. Wieso? Wyatt, warum macht Ihnen ein Kult, der sich damit beschäftigt, sich selbst umzubringen, so viel Angst, wenn Sie ein Gewehr in der Hand haben? Weil Sie am Leben hängen. Guter Freund. Nicht jeder ist so alt und traurig wie Sie. Außerdem haben wir Zeit. All das um uns herum ist längst tot. Lass uns doch erstmal die kleinen Kammern durchsuchen, ob hier noch nicht Nirvana draufsteht. Im schlimmsten Fall kriegen wir die große Stadt. Hernandez, verzeiht mir. Gott verdammt, wir gehen zurück oder wir gehen nach vorne. Was ist die Entscheidung? Wir gehen zurück. Sie. Dann geh zurück. Hernandez, ich wette mit Ihnen um 10 Pesos, dass wir die große Steintür nicht aufkriegen werden. Sie, offensichtlich. Sie ist riesig und sie ist aus Stein. Wenn die sich umdrehen und gehen zurücklaufen, ich würde einmal nochmal versuchen, diese Schriftzeichen mit meiner Fackel... Ob die anfangen zu brennen. Funktioniert das? Mhm. Ihr beginnt euch zurückzubewegen. Und die ganze Karawane läuft in die Richtung. Du hältst einmal die Fackel ran und siehst halt, wie die Stücke, die an den Seiten auf die Tür kleben, Fackel nur so ein Stück an der Seite an. Dadurch, dass die Tür selbst anscheinend sehr kalt und noch ein bisschen vereist ist. Siehst allerdings in der Mitte dieses Stück freiliegendes Papier anscheinend, brennt einmal hoch und brennt weg. Sagt mir, dass das nicht das Siegel war. Es riecht nach Siegel. Riecht es nach Siegel? Wenn es riecht wie ein Siegel und es sieht aus wie ein brennendes Siegel, war es vermutlich ein Siegel. Kollege, was fällt Ihnen ein? Es ist schon wieder eine Diskussion, wir gehen zurück. Wir sind Männer der Wissenschaft, natürlich diskutieren wir. Ich bin dafür, wir lassen ihn in dieser dunklen Höhle zurück und er soll die Suppe selber auslöffeln, die er mit der Vernichtung dieses Siegels wahrscheinlich gerade umgekippt hat. Er redet immer von Siegeln, ja. Ich habe bis jetzt zweimal in meinem Leben von Siegeln geredet. Einmal an diesem Ort und einmal, als ich selber mir ein Siegel beschafft habe in einer Siegelprägerei in Berlin. Ich lasse mir das nicht vorwerfen. Sieh, er hat gesucht die Chupacabre. Er hat gedacht, er ist Verkäufer in die Siegelstadt. Geschäft. Ich muss mir das nicht anhören. Geht die Tür auf? Bist du gegen? Ja. Schwingt zu den Seiten auf und du siehst dahinter eine lange Steinbrücke, ungefähr 10 Meter weit geht, in einer enormen Kaverne. Es ist fast wie ein riesiger, annähernd runder Kreis aus Eis ausgehöhlt. Siehst, die Wände bestehen komplett aus Eis und in der Mitte davon steht eine enorme Struktur, die aussieht wie ein siamesisch-buddhistischer Tempel, der zu den Seiten von enormen Steinstreben gehalten wird und quasi außerhalb von diesen Steinstreben in der Mitte von diesem gesamten Ding quasi freischwebt. Na gut. Der Mann hat uns die Entscheidung abgenommen, wer als erstes Selbstmord begeht, stirbt. Und ich kann ich mir das vorstellen wie so eine Stupa? Was heißt Stupa? Jetzt hast du mir meinen One-Liner geklaut. Ein buddhistisch-nepalesischer. Achso, ja. Ja. Ja. Das hätte ich vielleicht recherchieren sollen, bevor ich diesen Mord habe. Allerdings, wie gesagt, mit diesen enormen Steinstreben in den Seiten verankert, allerdings von jeder Seite dieser Eiswand ungefähr wieder 10 Meter entfernt. Welcher also, gewaltiger Anblick. Nicht mehr zurück? Enorm. Nein, Hernandez. Na gut. Dann wir gehen nicht zurück. Ich wünsche mir Madre, könnte dies sehen. Ich sehe wunderschön. Ja, ihre Mutter oder diese Struktur? Ihr müsst euch präziser ausdrücken. Ich sage die Struktur. Gehen wir da jetzt zurück? Madre ist innerlich schön. Aber äußerlich, sie hat ihre besten Jahre schon gesehen. Gehen wir da jetzt rein. Außerdem haben Sie somit die lose Ziehung für wen essen wir als erstes verloren. Also gut, lass uns gehen. Okay. Wie weit dann ist diese... Dann mich essen. Wie weit ist diese... Dumm schmeckt gut, wird ja so gesagt. diese Holzbrücke, Steinbrücke, Entschuldigung. Wie weit ist die so von den Eiswänden entfernt? Also die fängt bei eurer Eiswand direkt an. Ach so. Und hört in der Mitte bei dem Tempel an. Nee, und zu beiden Seiten von beiden den Seiten, Wänden. Also wie viel ist Abgrund und wie viel ist Brücke? Ach so, ich würde sagen, die Brücke ist so 3,5 Meter breit ungefähr. Und danach kommen ungefähr 10 Meter Abgrund. Okay. Gibt es Gelände? Nein. Ist sozusagen in dem, ist das Eis, ist das einfach wie man das kennt, so weiß-blaues Eis oder ist das leicht transparent? Kann man da vielleicht irgendwelche Formen drin sehen? Es ist tatsächlich, als ob der Stein dahinter relativ dunkel ist. Der Anfang ist transparent und danach geht es in dieses tiefblaue runter. Fast als ob man Tiefsee gefroren hätte. Okay. In Teilen habt ihr fast das Gefühl, es geht in so ein bisschen Schwärze über. Und über uns ist auch 10 Meter wahrscheinlich dann, wenn es ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Okay. Ein bisschen mehr. Nach Ihnen, Herren Doktoren. Kann ich feststellen, wie alt die Brücke ist ungefähr? Gib mir ein Basic Science Check. Gott fucking damit. Nein. Die waren bisher ganz gut. Nimm die mal, wir tauschen. Vielleicht sollten wir unseren unfähigen Geologen essen. Wenn es soweit kommt. Meinst du, vielleicht sollten wir eine Street vor die andere setzen, um in diese Tempel zu kommen, bevor ihr weiter redet. Tatsächlich Spanier. Ja, ich gehe lang behutsamen Schrittes, aber mit einer archäologischen Erregung die Brücke entlang. Okay. Ja. Ich glaube gar nicht, wie lange ich da gespielt habe. Langsam läufst du drüber, so ein bisschen. Wart, ihr merkt, jeder Schritt versetzt sie so ganz kleine Beben. Und sie läuft, hört ihr wie ein, zwei Steine aus den Seiten. Ich begebe mich sofort auf alle Viere. Und beginne so unten ausschlagen. Tief wie möglich über diese Brücke zu kriechen. Und lasse Abstand zwischen den anderen und mir. Langsam bewegt ihr euch weiter und weiter. Allerdings kommt ihr ohne Probleme auf der anderen Seite an. Wo ihr jetzt vor den enormen Doppeltüren dieses Tempel steht. Ihr seht eingraviert in die Mitte keine anderen Reliefs, nur quasi der goldene Rahmen der Türen, rot die Türen selbst angemalt und dann da drin dieses enorme, weniger Sonnensymbol als einfach Lichtstrahlensymbol. Sieht das so aus wie das Relief auf dem Altar? Ja. Der Rahmen ist aus Gold, ja? Ist Gold oder vielleicht goldähnliches Material. Ich denke, ich brauche ein paar Reagenzgläser, um festzustellen. Und es gibt keinen Weg um den Tempel drumherum? Drum zu? Es läuft nur die Brücke quasi direkt auf. Also goldfarbener Rahmen und wieder rot gestrichene hölzerne Tür. Sehen die irgendwie verwittert aus? Leicht. Haben wir auf dieser Brücke... Wenn ich nicht drauf geachtet habe, habe ich nicht drauf geachtet. Ich komme nur drauf, weil ich so nah am Boden war. Spuren von Party Peoples. von intelligenten Affen. Alrighty. Das ist ein ganzer Rafi durch. Ja, ich meine, irgendwo muss diese blöde Expedition hin sein. Ja, die sind wahrscheinlich reingeflogen hier. Wir sind gerade von Nepal bis in die Berliner Untergrundszene. Mit ins Berg reingekommen. Halt Leute, so. Leute. Ja, cool. Ja, nun, höflich wäre es zu klopfen. Ja, dann... Ich nominiere meinen Kollegen. Ja, Sie haben was mit Türen auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall einiges mit dieser Ausgrabungsstätte. Und ich klopfe. Ja. Und als du noch ist es zur Bedacht gegen die Tür klopfst, merkst du, diese Türen sind leichter als die, die ihr vorher getroffen habt. Und selbst mit diesem zweimal Klopfen schwingt dir eine schon ein Stück nach innen. Okay. Dann würde ich... Würde ich beide... Also nicht aufstoßen, aber halt... Ja. Halt, also mit einer gewissen Andächtigkeit diesen Tempel betreten. Was ihr vor euch seht, ist fast eine exakte Spiegelung von dem ersten großen Raum, diesem 30x30 Meter Raum, in den ihr getreten seid. Allerdings hat dieser hier einen enormen Unterschied. Der Boden ist nicht komplett einfach quadratisch, sondern führt quasi in vier hohen steinernen Gängen zu dem Altar in der Mitte. An den anderen Seiten ist er um ungefähr 2 Meter abgelassen und ihr seht Hunderte von diesen eingefallenen Gestalten dort, die allesamt mit diesen Gebetsketten in der Hand kniend den Körper nach vorne gesetzt haben und anscheinend so eine Art metallenen Ring um den Hals tragen. Ihr seht außerdem, die Decke des Raumes ist dunkelschwarz. Es ist, als ob die Decke selbst in Schatten verborgen wäre. Und ihr seht nur einzelne Lichtpunkte da drin. Sind sie alle auf diese Decke gerichtet oder gucken die alle in unterschiedliche Richtungen? Scheinen alle gerader Rücken nach vorne zu sehen, manche so ein kleines Stück nach unten gebracht. Alle auf das Zentrum gerichtet oder der eine guckt in die Richtung praktisch, der andere guckt in die Richtung? Alle geradeaus gerichtet, quasi rechts geradeaus, links geradeaus und selbst hinter dem nächsten quasi ist wir auch da weiter geradeaus. Vom Zentrum weg oder zum Zentrum hin? Quasi, wenn du dir vier Vierecke vorstellst, sagen wir, hier ist das Zentrum. Ja. Hier sind die vier Vierecke. Immer in diese Richtung. Aber selbst hier oben in diese Richtung. Sodass sie quasi alle zur Wand gerichtet sind, die von euch entfernt ist. Okay. Sieht die Decke aus, also dieses Schwarz, so die Gebetsperlen sind ja Obsidian gewesen. So, ich komme jetzt nicht an die Decke an, aber kann ich ungefähr so, vielleicht wenn ich mit Fackel drauf richte, so von der wahrscheinlich nicht vorne Lichtreflexion, Lichtreflexion irgendwie ausmachen, ob es auch Obsidian ist? Merkst, je länger du reinguckst, das scheint kein Stein zu sein. Das ist einfach so ein bisschen wie manifestierte Dunkelheit. Wyatt, haben wir keine Leuchtpistolen dabei? Eine hast du. Sind Sie sicher, dass ich in diesem Tempel aus Holz und Stein eine brennbare Magnesiumfackel entzünden soll? Holzanteil ist nicht sonderbar hoch. I object. Sind das alles diese Mönche? Oder ich würde mich gerne angucken, ob ich Mitglieder der Expedition unter den Statuen gib mir entdecke. Boot hidden check. Wieso verstecken die? Das könnte hingehauen haben. Let me take a look, see. Das hat nicht hingehauen. Scheint's nur diese Mönche zu sein. Wir sollten uns umgucken, ob wir Mitglieder... Ne. Dieses Metall. Diese. Neu oder alt? Alt. Sehr, sehr alt. Okay, nehmen wir an. Das guckt euch an und sagt. Zeig auf die Decke und sagt. Dieses sieht ein bisschen aus wie die große Waage, ne? Du bist das? Der zeigt auf ein paar von den Lichtpunkten. Ihr scheint in allen Gebieten der Wissenschaft besser gebildet zu sein als ich. Ich vertraue eurem Wort. Spielt man hier den Luftzug? Tatsächlich nicht. Lassen sich da noch andere Sternbilder ausmachen? Gib mir einen Basic Science Check. Oh, ich hab's langsam raus. Alles, was Perception wäre, Spot Hidden so. Alles, was irgendwie was anderes wäre, ist Basic Science. Selbst wenn es nicht so ist. Halt irgendwie wack, dass man immer gegen seine eigene Unfertigkeit würfelt. Ich muss literally eine 1 würfeln. Okay, ich würde sagen, du hast irgendwie basic Ahnung zumindest von... Sonst hast du ihn doch auf Education oder Intelligence. Ja, wirf mal auf Intelligence, das ist wahrscheinlich besser. Also alles weg, die Idee, wenn ich jetzt da drüber komme, dann... Er würfelt original jetzt die 1! Das kannst du keinem erzählen! Es ist einfach eine 1! Siehst all die Sternbilder. Du hast mit deinem Vater, als du ein junger Bursche warst, habt ihr in eurem Garten gesessen und euch einfach nur über Sternbilder unterhalten die ganze Zeit. Du siehst eine Menge Sternbilder drin. Das ist quasi wie so ein kleiner Ausschnitt Nachthimmel. Und als du ganz genau hinguckst, hast du sogar für einen Moment das Gefühl, dass es sich bewegt. Spüre ich in dem Moment, wo ich an die Sterne gucke, dieses Ziehen wieder stärker? Du merkst allgemein, dass es hier... Es ist immer noch da. Okay. Stark ist. Und ihr alle anderen, ihr merkt jetzt auch dieses Gefühl, als ob euch so ein bisschen der Nacken entlastet würde, als ob euer Kopf so ein bisschen höher steht. Es ist nicht wirklich unangenehm, aber irgendwie befremdlich, als ihr es bemerkt. Macht euch die dünne Luft auch zu schaffen. Seht, wie Hudson die Leuchtpistole feuert und sie seinen Körper nach oben fliegt. Und als er quasi in diese Dunkelheit fliegt und verschwindet. Moment, gab es das Geräusch oder ist es einfach nur ausgegangen? Ist ausgegangen. Ich bin kein Wissenschaftler, Magnesium braucht Luft, um zu brennen, oder? Ich bin ein Wissenschaftler und ich sage, das sollte nicht so sein, wie es ist. Ich würde, also ich halte mich auf, wenn dir das jetzt zu Meta ist, aber ich würde tatsächlich sonst durch diese Ränge gehen und gucken, ob diese erste Expedition hier abgeblieben ist. Kannst du mal, ich helfe dir. Wie viel Zeit willst du dir davon nehmen? Ich meine, okay. Gruppe. Ja. Was ist ab hier der Plan? Wir stehen hier, da oben geht offensichtlich irgendwas... Ich will nicht sagen, es ist unerklärlich, weil bis jetzt konnte jedes Phänomen, das wir gefunden haben, erklärt werden. Ich würde jetzt gerne eine Schaufel finden und mich aus dieser Höhle rausgraben durch den Schnee, weil ich finde, Schnee ist ein kleineres Hindernis als... Die unendlichen Weiten des Weltalls. Danke. Gut. Wir bleiben bei diesem Gedanken. Wir sind in einer kleinen Höhle irgendwo in Nepal. Und es gibt dafür eine logische Erklärung. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Nein, gibt es nicht. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Als wir hier angekommen sind, hat uns eine Lawine furchtbar verschüttet und das ganze Tal, in dem wir sind, mit Schnee bedeckt. Wir sind in dieser Höhle noch tiefer in den Berg hineingegangen und befinden uns, wenn mich meine Kenntnis nicht täuscht, immer noch in diesem Tal. Wieso befinden sich Sternbilder über uns, die sich offensichtlich auch noch bewegen? Aber es gibt keinen Sauerstoff. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Und wir werden irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir auch dafür eine Erklärung gefunden haben. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt überleben. Herr Drexler, haben Sie nicht gesagt, dass Sie auch hier sind, um Dinge der Übernatürlichkeit zu finden? Oh nein, ich bin hier, Dinge zu finden, denen allgemein übernatürliche Sachen zugeschrieben werden. Sie stehen direkt davor. Du läufst dabei. Und es ist an mir, eine logische Erklärung dafür zu finden. Es ist auch an mir, aus diesem Ort wieder herauszukommen, um der Welt diese logische Erklärung mitzuteilen. Ich bin hier umgeben von Toten. Scheint einfach nur dran zu sein. Und ich würde gerne dafür sorgen, dass ich für meinen Teil nicht zu diesen Toten gehöre. Also wäre meine erste Idee herauszufinden, ob das, was wir da oben sehen, gefährlich ist. Diese Kriegen, ne? Diese... Bänder. Haben die Inschriften da drauf? Nein. Scheint komplett blankes Metall zu sein. An manchen Stellen verrostet. Haben die... Und jetzt gucke ich mal richtig genau hin. Ist das einfach nur drumgelegt oder haben die hier richtig so Abnutzungsspuren an den Hälsen, wie wenn man einfach ein schweres Metallstück länger trägt. Ja, scheint ein relativ leichtes Metall zu sein. Du siehst nicht wirklich Druckspuren darin. Mhm. Ja. Scheint angelegt worden zu sein, sich danach nicht mehr wirklich bewegt zu haben. Was wohl zuerst hier war? Das oder die? Oder sie haben sich so weit geöffnet, dass sich etwas geöffnet hat. Dieses Eis draußen war schon verdächtig schwarz. Welches Eis? Das Eis? Sie haben ja irgendwie ihre Zeit damit verbracht, den Boden der Brücke zu beachten. Nicht sterben zu wollen, ja. Ja, aber das Eis war auch schon sehr dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie das eine logische Erklärung gibt, aber vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen, ich weiß es nicht. Können wir jetzt bitte gehen? Ich habe noch. Ich, von mir aus grabe ich mich noch mit den Händen. Ah! Alter! Haben Sie das gehört? Warte, ich mache einen Listen-Check. Ich hätte es auch nicht gehört. Entschuldigen uns bei allen Podcast-Zuhörern. Oh Gott, die hat was. Das haben wir schon lange Entschuldigen gemacht. Uns bei Justus Beckmann. Oh ja. Yeah. Ich habe gerade kurz gedacht, dass das zum Plot gehört. Ich habe locker mit Absicht von Sven. Anywho. Diddy? Ich würde jetzt gerne die in mir aufkeimende Panik dadurch unterkämpfen, dass ich tatsächlich durch die Reihen von skeletalen, mumifizierten Mönchen schreite, um nach Mitgliedern dieser Expedition zu suchen, um mir sicher zu gehen, dass es nicht hier irgendetwas gibt, was einen dazu dringt, sich in den Schneidersitz hinzusetzen, sich einen Metallkragen überzustülpen und in das große Nichts zu blicken. Okay. Und du meintest vorhin, sie sind alle, sorry, das ist in meinem Kopf gerade, die sind alle in eine Richtung ausgerichtet. Mhm. Was ist in dieser Richtung? Einfach nur eine Wand. Einfach nur eine Wand. Gut, dann würde ich gerne meinen Weg durch diese Mönche Richtung diese Wand einschlagen und unterwegs gucken, ob ich Leute finde, die mir von der Kleidung her entweder bekannt vorkommen sollten oder die sich von klassischem Mönchs-Outfit unterscheiden. Oh, dann gehst du zu mir, ich bin nämlich schon dabei. Was möchte der Rest für euch machen? Das ist quasi dieser Raum, diese vier Stege quasi aus Stein, darunter dieser Boden, dieser auch aus grob gewebtem Teppich, auf dem all diese Leute knien und in der Mitte dieser Altar. Ganz ehrlich? Hat sich schon jemand die Wand angeguckt und die sie alle knien? Wir sind ja, gerade auf dem Weg. Ich gehe raus. Ich gehe aus dem Tempel raus. Sie können hier irgendwie, ist mir egal, Sternenhimmel, unter der Erde, Eis, Selbstmörderkult, ganz ehrlich, ich bin hier raus. Sind auf dem Teppich irgendwelche besonderen Muster? Scheint einfach nur grob bewegt. Gelb, rot, blau. Ja, der Altar ruft mich noch und nöcher. Ich würde, bevor ich mich auf den Weg zum Altar mache, ich würde einmal kurz in meinem Gedächtnis rekonstruieren, ob wir uns jetzt von den Gängen, die wir benutzt haben, ob wir jetzt in die Richtung quasi, also wenn wir jetzt eine Etage über uns denken, ob wir in die Richtung gegangen wären, wo die Steintür war oder nicht. Also wenn quasi, wenn oben in diesem Reliefraum war die Steintür und wir sind ja aber runtergegangen und dann halt in diese Richtung so. Nicht Richtung der Steintür. Nicht Richtung der Steintür, okay. Ja, dann ich gehe zum Altar. Okay. Ich muss wissen, was es damit auf sich hat. Deswegen bin ich hier. Wegst dich daran und du siehst einen kleinen Ausschnitt von der Person, die von diesem großen Relief, das du gesehen hast. Keinen Ausschnitt, den ersten Ausschnitt vor dem mittleren Relief. Und du siehst eine Person, die sich die Augen zuhält. Und du siehst, auf dem Altar liegen mehrere Augenbinden aus dunklem, samtigem Stoff. Ja. Und natürlich. Weg nach innen, weg von der Körperlichkeit, vom Sehen, vom Hören. Hier beginnt alles. Hier in diesem Tempel beginnt alles. Was war das zweite Bild in dieser Reihenfolge? Weiß ich das noch? Der sich Duan zugewandt hat. Aber dafür sehe ich keine Gadgets irgendwie da liegen. Go, go, Gadget One, so, Alter. Oh, Pax. als du ein paar Schritte außerhalb des Tempels machst und wieder auf die Steinbrücke trittst, hast du ein paar Schritte darauf, bevor du unter dir den Boden spürst, wie ein weiteres Mal bebt und du siehst einige Brocken, die aus der Brücke rausbrechen, tief fallen und nicht so schön. Verdammt. Brücke ist wahrscheinlich im Arsch. Größtenteils. Gut. Was war das? Ein weiteres Erdbeben, die Brücke ist kaputt. Nein. Größtenteils. Nein. Doch. Oh. Ein paar gezielte. Bin ich mittlerweile bei der Wand angekommen, beziehungsweise habe ich Expeditionsmitglieder gefunden. Du siehst, was? Du hast keine Personen gefunden, die deinem Bild von Expeditionsmitgliedern entsprechen. Also, sie haben alle das tragen, dass sie alle tragen das. Immerhin. Gibt es nach hinten raus, also gibt es einen Ausgang aus der Kirche, der quasi war, also wo ich das Gefühl habe, so, das ist, weil ich habe jetzt Gefühl, dass jetzt in meinem Verständnis ist so, hier ist Station 1, gibt es quasi einen Weg, der aussieht wie, hier geht die Reise weiter. Ich zeig nach allen oben. Rechten, allen Richtungen ist gut. Ist nur Wand. Henne, der Weg führt nach oben. Oder ins Nirvana. Nach oben, ja. Ich würde gern versuchen, den Altar zu bewegen. Okay. Gib mir einen Strength-Check. Einfach schlau. Das ist einfach schlau. Suchst du deinen zweiten Würfel? Will ich jetzt bringe? Vielleicht. Deswegen nimm doch diese beiden. Nee. Nein, deine sind nicht gut. Ja auch. Hä? Wo ist bei dem? Hä? Goal. Hier, komm. Kannst mir die Schuld geben. Wir machen Double Power. Strength wolltest du? Deiner. Deiner. Ja, tatsächlich. Aber du kriegst du nicht bewegt. Du hast aber auch nicht das Gefühl, du stemmst dich gegen und es könnte was nachgeben, sondern einfach nur stemmst dich gegen und es ist halt Stein. Scheiße, der Cthulhu ist hier. Mein D100 ist weg. Ja, zeigt diese Wand irgendwelche Besonderheiten auf. Scheint in demselben roten Ton angemalt zu sein. Also kein offensichtlicher Grund, dass die alle da drauf gucken. Nicht irgendwie so ein Fokus für die oder irgendwie so ein Krimskrams. Nun, da ich nicht vorhabe, mir hier eine Augenbinde anzulegen und eins mit dem Universum zu werden, was ist der Plan? Vom Altar aus, wenn ich ins nach oben gucke, ergibt sich mir da ein anderes Bild? Also in dem Sternenhimmel, in dem Nichts? Das Einzige, was du siehst, ist, dass scheinbar ein Stern ungefähr in derselben Linie zum Altar steht. Ich denke, einer von uns sollte draußen an der... Wie viel von der Brücke ist abgebrochen? Genug. Ungefähr ein Drittel. Einer sollte draußen warten. Wenn die anderen nachkommen, dann können wir ihnen Bescheid geben und vielleicht schaffen wir es irgendwie zu überbrücken. Über die kaputte Brücke. Warum sollte da niemand draußen warten? Naja, um zu sehen, wenn sie kommen, damit sie wissen, dass wir noch am Leben sind und nicht in die Tiefe gestürzt. Also so wie Mr. Whiteklang wird er sich nicht hier runter begeben. Ja, irgendwann werden sie merken, dass wir nicht zurückkommen. Irgendwann werden sie uns suchen, ach ja, genau. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier noch funktioniert, aber... Es wird unter der Erde auf jeden Fall nicht funktionieren. Wer weiß. Ich guck mal, ob ich was höre. Hallo? Nichts. Du hast so ein... Hörst Ansätze von Stimmen, allerdings auch starke Störgeräusche. Ja. Halt es doch mal so. Ich kann dich gleich mal so halten. Wir sollten umkehren. Ja. Ja. Ich sehe hier keine Expeditionsmitglieder. Wir waren ihnen zumindest diese Suche schuldig. Und ich sehe hier keine aufrechtgehenden Schneeaffen. Schneeaffen. Das waren außer ihn, aber nun. Er scheint den Ruf des Jenseits vernommen zu haben und ich möchte nicht in seiner Gegenwart sein, wenn das Jenseits merkt, dass es Gehör findet. Natürlich hören wir und sehen wir hier nichts. Weil wir nicht mit dem Inneren sehen. Möchtest du hier bleiben? Ich habe mich dieser Expedition verschrieben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es etwas gibt, was wir nicht greifen können. Und ich habe mich auch auf diese Expedition gemacht, um es diesen ganzen schnöseligen Pseudoprofessoren an der Universität zu zeigen. Jetzt an diesem Punkt umzudrehen. Sie können es ihnen nicht zeigen, wenn sie eine festgefrorene, ausgemergelte Leiche unter dem Himalaya sind. Dies ist der Weg. Sie haben hier eine Entscheidung zu treffen. Möchten Sie diesen Weg bis zum Ende gehen oder möchten Sie nach Hause zurückkehren, um von diesem Weg zu berichten? Wer wird mir glauben? Wer glaubt Ihnen jetzt? Es geht eher darum, möchten Sie leben oder möchten Sie eins mit sich selbst und allem werden? Aber ich weiß, ich habe noch viel zu sehen von dieser Welt und vielleicht werde ich an diesen Ort zurückkehren, wenn ich bereit bin, für immer alles zu sehen. Aber dieser Moment ist nicht jetzt. Irgendwelche neuen Erkenntnisse mit den Inschriften auf dem Altar oder so? Alles ist nichts, nichts ist alles. Halt dir die Augen zu und dann die Ohren. Aha. Na, ich spiel mit die alte Mann. Ich werde es zumindest ausprobieren, bevor ich gehe über Brücke, die mich wahrscheinlich auch töten wird. Wir kennen uns nicht lange und vielleicht ist es auch töricht oder auch zu viel verlangt, wie man so sagt, aber ich muss sehen, wie es ist, nicht mit den Augen zu sehen. Und wenn ich irgendwelche Anstalten mache, die nicht natürlich aussehen, würde ich einen von euch bitten, mir diese Binde abzureißen. Kann ich das erwarten im Sinne der Wissenschaft? Mhm. Lügt er? Psychoanalysis check. Ich wollte schon mal dir um Psychoanalysis. Das hat alles mit deinem Vater zu tun. Das ist ein Critical Success. Lügst du? Ja. Ja. Wissen Sie, Herr Drexler, ich habe Studenten wie Sie und die versuchen und probieren, aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie sehe. Auch ohne eins mit dem Nirvana zu sein. Und ich erkenne einen toten Mann, wenn ich ihn sehe. Kann man eigentlich diesen Mönchen diesen Metallkragen abnehmen, ohne den Kopf abzumachen oder so? Also du siehst nicht, welcher Mechanismus es ist, aber er scheint halt vorne verschlossen zu sein. Das heißt, wenn du diesen Mechanismus nicht irgendwie knacken kannst, dann kannst du ihn nicht einfach abnehmen. Lassen Sie es mich so formulieren. Natürlich bin ich daran interessiert, was hier vor sich geht. Wenn Sie also sagen, nun, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich möchte mich dem öffnen, ich bin gerne dabei und kriege mit, was dabei vor sich geht. Ich werde Ihren Namen und Ihr Opfer an die Wissenschaft in die Welt hinaustragen. Ich werde mich allerdings nicht dabei in Gefahr begeben, sollten Sie anfangen, uns das Gleiche antun zu wollen, was Sie sich gerade freiwillig aussetzen. Ich will Sie hier gar nichts aussetzen. Ich sage nur, ist das richtiges Deutsch? Nein. Ich bin Amerikaner. ich sage nur, dass ich einen Blick dahinter werfen möchte. Und wenn ich anfange, mich unnatürlich zu verhalten, dass sie mir einfach nur diese Augenbinde abreißen. Was heißt bei Ihnen unnatürlich? Wenn ich anfange, Blut zu spucken, wenn ich Zuckungen habe, wenn ich... Nun gut. Im Geiste der Wissenschaft, sollten Sie keine Gefahr für mich darstellen, in dem Moment werde ich Ihnen diese Augenbinde abnehmen. Ich danke Ihnen, Herr Drexler. So, dann, wir versuchen, diese Ist am Altar auch irgendwie ein Teppich? Ein kleiner Teppich davor. Okay. Es ist vielleicht schon eine sehr starke Dosis, aber irgendwie, wenn wir schon mal hier sind, dann bleiben wir doch womöglichst am gebündelsten Ort hier stehen. Ich war Mr. Hernandez. Sie. Der nimmt sich eine von den Augenbinden und bindet sie sich um. Irgendwelche letzten Worte? Ich hoffe, ihr findet die Chupacabra. Ich hoffe, er wird Ori Sigen nicht töten. Ich hoffe, ihr werdet als gefrorener Körper hier enden. Irgendwelche letzten Worte? Ich hoffe, dass sie ihr Wort halten und sollte ich hier tatsächlich mich nie wieder wegbewegen, dass sie diesen Namen an die Wissenschaft und die Welt weitergeben. Und dann knie ich mich auf den Teppich und bind mir so eine Augenbinde um. Bindest du die Augenbinde um? Und spürst für einen Moment, einfach atmest tief ein und spürst diese Empfindung des Nichtsehens für einen Moment. Und Blindheit für dich wie für den Mensch allgemein war immer unangenehm für dich. Sich nicht an seinem offensichtlichsten Sinnesorgan orientieren zu können. Aber in diesem Moment ist es irgendwie, dieses Augenschließen ist fast wie, wenn du die Augen öffnest ansonsten. Und du hast das Gefühl, es hat so was Bekömmliches. Spüre ich in dem Moment dieses, also dieses unangenehme, oder das, ja, das befremdliche Ziehen, was die ganze Zeit schon im Raum war, spüre ich es jetzt deutlicher? Ein bisschen, aber was dich, was er seine Aufmerksamkeit, was er deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, dass du weit entfernt ein Läuten hörst, fast wie von einer großen Glocke. Ist immer wieder so. Ding. Dann kurz durch die Luft zirrt. Ding. Vibriert. Ding. Wenn ich Richtung Ausgang der Kirche knie, des Tempels, kann ich eine Richtung ausmachen? Oder ist es einfach nur... In Richtung des Ausgangsknies scheint es hinter dir zu sein. Richtung kannst du tatsächlich sehr leicht ausmachen. Und? Mr. Hernandez, hören Sie das auch? Und ich guck ihn an. Konzentriert sich in seine... See. Was? Was hören Sie? Ich sehe ein bisschen leise, aber ich kann hören. Was hören Sie? Eine Glocke. Aus welcher Richtung? Oder wie eine Becken vielleicht. Das. Ein Gong. See. Von hinter uns. Und ich zeige, presumiert Richtung Wand. Es ist die Wand, auf die alle die Mönche fokussiert sind. Ich würde gerne hingehen und an der Wand horchen. Gib mir eine Listen-Check. Das ist nichts. Das sieht wie... Er halluziniert. Hernandez für einen Moment aufsteht. Ich sollte ihn wie... Zu ihr gehen? Sie. Das schmeckt immer natürlich. Ja. Sie. Und... Zusammen beginnt ihr langsam diesen Weg runter zu schreiten. Und in dem Moment, in dem ihr euch zumindest von dem, an das ihr euch visuell erinnert, fast sicher seid, an der anderen Wand zu sein, habt ihr das Gefühl, eine Tür zu spüren. Also so wie die Tür, wie wir reingekommen sind? Oder also mit Knauf, oder? Das ist eine Doppeltür, ja. Aber unverschlossen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Aber macht euch auf alles Mögliche bereit. so wie ich die Tür vorne aufgemacht habe, drücke ich diese Tür auf. Ja. Als du einen Schritt nach vorne machst und trittst und Hernandez auch, seht ihr die beiden nicht mehr? Es gibt bestimmt eine logische Erklärung dafür. Es gibt dafür eine logische Erklärung. Sind die gerade durch die Wand gelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal zur Wand. Ja. Klopfst ran, das ist ab. Hör ich das Klopfen? Scheint immer noch stabil zu sein. Ich glaube, wir hätten ihm die Augenbinde abnehmen sollen. War das das unnatürliche Verhalten? Ja, wahrscheinlich schon. Er hat kein Blut gespuckt. Er hat auch nicht, was, gestottert? Ja. Ihr beiden hört jetzt deutlicher dieses Glockenläuten, dieses Pochen. Ihr lauft weiter nach vorne. Spürt den Boden unter euch unverändert. Kommt näher an das Läuten, als ihr jetzt ganz nahe steht und es quasi fast neben euch hört. Ich würde einmal kurz an meinem Hinterkopf gucken, ob die Augenbinde, ob die... Hat die noch den Knoten, den ich gemacht habe? Mhm. Nee. Gut. Streckst du ein bisschen die Hände nach vorne und spürst vor dir wieder kalten Stein des Altars. Die Ohren. Ich würde gerne auf dem Altar ein bisschen rumtasten. Tastest und spürst irgendwann ein kaltes Behältnis, fast wie aus Metall. Als du reingreifst, spürst du so eine talgartige Substanz. Dicke Substanz. Ist das Wachs? Zumindest von der Konsistenz. Stimmt von den Landes, als er sagt, sollten wir. Ich bin mir unsicher, ich muss ehrlich sein. Die anderen, seht ihr das? Hallo? Hallo? Hernandez, was tun wir? Ich sage, wir sind die erste Schritte gegangen. Was ihr gesagt habt, bevor wir standen vor die Tür, ihr hattet recht. Wann hat ein Mann jemals etwas Großes entdeckt, weil er den ersten Schritt gemacht hat und dann zurückgewichen ist? Sind wir mögen vielleicht die Weggehen dieser Mönche, doch wir haben kein Bedürfnis zu sterben. Aber wenn es das ist, was am Ende dieses Weges wartet? Nun, dann können wir immer noch ablehnen. Oder nicht? Was meint ihr? Ich hoffe, dass ihr recht habt. Ich will ehrlich sein, ich habe... In den Staaten haben wir nicht so viel mit fernöstlicher Religion zu tun, aber wenn mir eins geläufig ist, dann die Tatsache, dass diese Religionen viel Aufopferung erfordern und ja eigentlich ultimativ in ihren Entscheidungen sind. Sieh doch. Nun, wir gehören ihnen nicht an, sie. Ich meine, wir könnten die Augenbinden jetzt abnehmen, könnten wir nicht? Daran habe ich auch schon gedacht, ja, aber... Hier ist so viel Übernatürlichkeit im Raum. Ich weiß nicht, ob es darauf eine Strafe gibt. Weil wir den Weg nicht geehrt haben, vielleicht? Nun, dann gibt es nur den Weg nach vorne. Wenn wir diesen Schritt gegangen sind, werden wir uns womöglich auch in die ersten... womöglich erstmal oder für immer nicht mehr sprechen können. Wenn wir ihn gehen, verspreche ich weiterzugehen, bis an einen Punkt, an dem wir nicht mehr weitergehen können. Es wird vermutlich schwer, diesen Punkt zu kommunizieren, aber ja. Ich muss wissen, was dahinter steht. Und dann nehme ich mir so einen Knubbel und form den. Guck mal, wie sehr der verschließt. Als du ihn in dein Ohr packst, merkst du, du kannst nichts mehr hören danach. Weißt du dann? Hörst du auch eher an der Schale? Vermutlich werden sogar Zweifel schon bestraft, also. Was, amigo? Ich mach nur einen Spaß. Ich hätte kaum gedacht, dass ich in einer solchen Situation noch erleichtert werden kann. Dann. Aber nun. Bleiben Sie gehört, ich bin ein Mann der Taten. Lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Bleiben Sie zunächst noch in Armlänge Reichweite. Sie. Und dann... Okay. Und in dem Moment, wo du deine Ohren verschließt und jetzt komplette Stille über dich bricht, fängst du an, diesen süßlichen Geruch zu vernehmen. Reckst du ein bisschen das Gesicht in die Richtung. Versuchst ihn zu lokalisieren. Das Gefühl, du hast den Punkt gefunden. Dass du neben dir so ein bisschen spürst, wie Schritte über den Boden gehen. Kurz innehalten. Greifst du neben mich? Er sitzt oder steht, dann ist noch neben mir? Hm. Da ist er lang. Führt an den Parker. Kann ich den Geruch ausmachen, was es ist? Was es ist, ist schwer. Es ist ein bisschen wie eine Mischung aus Honig und vielleicht Flieder. Irgendwas in die Richtung. Du spürst, wie die Jacke sich deinem Griff entzieht, als sie sich weiter bewegt. Die was? Jacke. Achso. Jacke von den anderen. Bleibt der Geruch, bleibt der da? Und du merkst, er wird stärker, je weiter nach vorne ist. In welche Richtung gucke ich gerade? Schwer zu sagen zu diesem Zeitpunkt. So ein bisschen räumliches Verhalten für deine Augen so ein bisschen verloren. Aber nach vorne ist quasi, wird dieser Honigfliedergeruch schon mal stärker. Das hat nichts mit dem Inneren zu tun. Oder doch? ich das Gefühl, dass noch jemand hinter mir steht? Gib mir einen... Spot-Hin-Check? Das ist jetzt mit Advantage, weil ich das Sehen vom Innie-Hausling gelernt habe. Das ist ein Critical Success. Nicht extrem, aber Critical. Du spürst immer noch hämmernde Schritte auf dem Boden. Du hast allerdings nicht das Gefühl, dass noch jemand mit euch im Raum ist. Nein. Und dann hat gesagt, letzten Punkt würde er aufhören. Vielleicht geht er einen anderen Weg. Ich gehe langsam, aber sicher diesem Geruch entgegen. Okay. Du läufst bestimmt über den Stein, bevor du wieder an einer Tür ankommst. Ist die zu? Okay. Habe ich, als ich losgegangen bin und vorher noch einander Schritte gespürt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir in unterschiedliche Richtungen gehen? Scheint in die gleiche Richtung zu gehen. Würde ich einmal kurz so tasten, ob er auch irgendwie irgendwo an dieser Tür steht. Okay. Seid dann. Fühlst immer noch den gefütterten Parker. Okay. Und dann gebe ich so einen leichten Druck auf die Schulter und trete ich mit ihm da durch. Okay. Und was sich hinter dieser Tür befindet, finden wir heraus in diesem... der nächsten Folge von was anscheinend ein Zweiteiler wird. Oh. Alrighty. Damit, sind wir fertig für heute, für die heutige Folge von Cthulhu. Ich bin vor allen Dingen fertig. Danke für alle, die dabei geblieben sind. Wie gesagt, wir arbeiten noch ein bisschen daran, wie wir das Ganze, die Zeit packen und so. Press F to pay respect for Hernandez. Also gut. Und wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Danke an alle, die zugeguckt haben. Danke an alle, die so lange mit uns wach geblieben sind. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht arbeiten oder die Arbeit wird nicht so unentspannt. Also ich muss morgen arbeiten. Ich auch. Ich auch. Aber in der Bevölkerung. Noch irgendwelche Worte von euch? Haben wir... Vielen Dank, haben wir einen Finnenfax? Ich wollte sagen, haben wir einen Cthulhu... Goodbye. Oh, ja, haben wir, aber auch das sehen wir in der nächsten Folge. Ich da so nein, na, nee, aber Linus kommt ran. Ja. Heute einer deiner aktivsten Runde, wa? Okay, also, aufgepasst, rechnen mit Potenzen und Wurzeln. Oh Gott. Oh, falsche Seite. Es steht natürlich auch. Also, wir haben das Abo von dem, haben wir schon drüber gesprochen, weil der Name fantastisch ist, von Brechbär. Ja, vielen Dank. Props dafür. Wie viel im Monat? Sein erster Monat. Und er hat gleich was anderes Tolles getan. Alter, er hat nicht nur direkt subscribed, sondern er hat auch direkt 5 Euro gespendet. Nice. Mit einer Nachricht, die Justus bestimmt besser vorlesen kann als ich. Fingluim gefrafen Cthulhu releben Gardaf Tagen. Vielen Dank. Dankeschön. Können wir nur Danken zurückgeben? Was habe ich ihn jetzt beleidigt? Brechbert. Nee, du hast nur gesagt, dass in der Cthulhu Stadt... unten in der antiken Stadt Rayleigh schläft. Genau. Ja. Ihr seid echt richtige Nerds, ey. Jawohl! Ja. Außerdem ist das Allgemeinbildung. I didn't know either. Ja, also... liest H.P. Lovecraft, liest es, ist es tatsächlich... Lest es mit einem wachen Geist. Ja, und auch mit einem kritischen Geist, aber liest es. Lest es aus dem Inneren heraus. Nee. Eyes on the inside. Genau, ja, danke dafür. Und, spread the word, spread the love. Hit that button. Okay, das sag ich jetzt nicht. Danke für alles. Tschüss. Und diesmal können wir euch ein schönes Wochenende wünschen. Tatsächlich. Ja, ja, true. Schönes Wochenende bis Sonntag. Sonntag bis Sonntag. Wir sehen uns ja eh am Wochenende, genau. Mhm. Bei natürlich der kleinen Exkursion, was eigentlich gerade in der Bleichen Küste passiert, während wir uns alle im Limbus rumschlagen. Bis dahin. Was machen die wirklich wertvollen Mitglieder der Gesellschaft? Ciao und keep exploring, oder was sagen wir? Stay packing. Stay packing. Stay exploring, keep packing. Stay exploring, keep packing. Ciao. Over and out. Interchangeable. Ciao.